Und bitte. Einen wunderschönen guten Abend an meine Vorstandskolleginnen und Kollegen. Einen wunderschönen guten Abend an die Zuhörer heute Abend. Wir haben heute den 17.05. und machen die 15. Vorstandssitzung des 12. Bundesvorstandes. Anwesend sind im Moment der Carsten, der Lothar, der Thomas, die Lilly, die Astrid, die Dorle und Petra. Fehlen tun aktuell noch der Sebastian und der Tobias. Nichtsdestotrotz sind wir damit beschlussfähig. Wir starten direkt mit Top 1, Genehmigung des letzten Protokolls. Der Link ist im Pad unter Zeile 30. Dafür haben sich eigentlich auch schon alle eingetragen. Irgendwie ist da gerade Bewegung drin, sorry. Wer es noch nicht getan haben sollte, holt das bitte nach. Der Tobias fehlt uns noch, der ist auch nicht anwesend. Also, dafür sind Carsten, Astrid, Petra, Lilly, Sebastian, Lothar und Dorle. Dagegen niemand und Thomas enthält sich. Damit ist das Protokoll von der letzten Vorstandssitzung genehmigt. Top 2, Termin der nächsten Sitzung ist der 31.05.2018, wieder um 20.30 Uhr. Ich weise da gerne nochmal darauf hin, dass unsere Vorstandssitzung schon seit geraumer Zeit wieder um 20.30 Uhr. Okay. Top 3, Bericht des Vorstandes. Ich lege los, ich war beim Stammtisch in Hannover, ich habe Tickets bearbeitet und war bei der letzten Arbeitssitzung anwesend. Fragen an mich? Das ist nicht der Fall. Hallo Sebastian, bist du schon sprechbereit? Hi, an die Kollegen Gabriele und das Plenum. Ich habe mich mit Tickets beschäftigt. Das dominanteste Thema war aber gewiss der Datenschutz, wo wir für den Bund was vorbereiten. Und ich auch festgestellt habe, dass es die eine oder andere Fraktion gibt, die bisher sich nicht ausreichend bei im Landesvorstand informiert hat oder ähnliches, dass ich jetzt, dass wir da die Tage nochmal was zusammenstellen werden, um da auch zu unterstützen, so gut es geht und auszuhelfen. Ansonsten war Vorstandssitzung im Kreisverband Frankfurt. Ich habe mit Mitgliedern gesprochen und sonst allgemein hier und da auf Twitter rumgetrollt. Vielen Dank, Sebastian. Gibt es Fragen an Sebastian? Da sind keine. Dankeschön. Dann nochmal einen schönen guten Abend an Lilly. Hallöchen, Entschuldigung, jetzt habe ich beinahe wieder geträumt. Hey. Dein Traum. Ja, wie im Pad auch schon steht, ich bitte nach wie vor übrigens um Entschuldigung wegen der akustischen Beeinträchtigung, aber es ist besser als Montag. Ich habe 4 Tage zum Üben gehabt. Auf jeden Fall, ich habe mich nach wie vor mit der Öffentlichkeitsarbeit beschäftigt, habe schon mal die Ausschreibung für die SG Bundes-PA vorbereitet. Danke da übrigens an Michael Ebner, der uns darauf erst aufmerksam gemacht hat. Wir stecken in den Vorbereitungen für die AVEU, die wir ja vor uns haben, insbesondere da um den Teil mit der Presse. Ja, die üblichen Sitzungsteilnahmen von Presse bis BUFO-Sitzungen, aber auch Arbeitssitzungen etc. Dann noch das Tagesgeschäft und dann war ich mal ein bisschen krank. Dann hoffen wir, dass du dich soweit erholt hast. Ich denke, wir merken das auch. Deine Stimme Montag war übrigens sehr angenehm. Vielen Dank dafür. Fragen an Astrid, Fragen an Lilly. Ja, du sagtest ja Vorbereitung AVEU und da speziell der Pressekram, kannst du da vielleicht noch ein bisschen elaborieren, einfach damit so ein bisschen Verständnis dafür erzeugt wird, was du eigentlich da tust. Ja, ich versuche gerade rauszufinden aus unserem Presseverteiler, der ja sehr viele umfasst und der jetzt keine Vermerke leider trägt, welche da unsere besonderen Ansprechpartner sind, ein paar zu identifizieren, auf dass wir die im Rudel vielleicht mal anschreiben können oder auch mal antelefonieren können. Aber natürlich geht es auch um die Vorbereitung der Pressemappe, vielleicht schon mal so ein kleines Kandidateninterview grob vorbereiten. Das haben wir auch Montag noch mal ein bisschen in der Pressesitzung besprochen. Wer also da mag und sich einbringen möchte, der ist da vielleicht auch noch mal zum Nachhören beziehungsweise zum nächsten Aufschlag in der Pressesitzung. Das ist in 1,5 Wochen, also jetzt eine Woche nach Pfingstmontag, gern gesehen, auf dass wir das dann vorbereiten können. So viel Zeit haben wir auch nicht mehr. Vielen Dank. Dankeschön. Weitere Fragen an Lilly? Da ist niemand, dann schönen guten Abend, Astrid. Schönen guten Abend zusammen. Ja, bei mir war nicht viel. Dicker Engelteam, Polgef, Arbeitssitzung, bisschen Orga-Fu. Und ansonsten habe ich mich um meine armen, gebeugten Eltern gekümmert, die auch nicht so besonders gesund sind. Vielen Dank. Auch die besten Wünsche für deine Eltern natürlich. Fragen an Astrid? Niemand. Dann guten Abend, Lothar. Ja, guten Abend. Die Kontostände erstmal wieder. Wir haben Guthaben in Höhe von 743.000 Euro. Dem stehen gegenüber Verbindlichkeiten in Höhe von 327.000 Euro. Beide Zahlen sind im Vergleich vor zwei Wochen ziemlich angestiegen. Das liegt daran, dass die zweite Tranche der Parteienfinanzierung überwiesen worden ist, was aber die Verbindlichkeiten geht, weil wir sehr wahrscheinlich einiges davon zurückzahlen müssen dann Anfang nächsten Jahres. Ja, ansonsten war ich vor einer Woche bei der Demo gegen das Polizeiaufgabengesetz in München und habe die üblichen Mammels, Schatzmeisterrunden und Beitragskonto gemacht. Wenn Fragen sind, raus damit. Der Vincent ist am Mikrofon, bitteschön. Ja, Mammel, Schatzmeisterrunde, wann findet die immer statt? Und ja. Das kannst du an jedem 1. und 15. eines Monats auf der Verwaltungsliste lesen, in der Infomail. Aber hier auch für alle Zuhörer mal, die Schatzmeisterrunde findet an jedem 1., 11. und 21. eines Monats ab 20 Uhr im NRW-Mammel statt. Falls niemand aufschlägt, der irgendwelche Fragen hat, bleiben wir meistens eine halbe Stunde und machen dann Schluss. Wenn jemand Fragen hat, dann kann es auch entsprechend länger dauern. Vincent, Frage beantwortet? Scheinbar. My Darkstar, bitte. Hallo, kannst du uns hören? My Darkstar. Gut, da scheint nichts zu kommen. Weitere Fragen an Lothar? Keine. Dann schönen guten Abend, Dorle. Ja, guten Abend nochmal in die ganze Runde. Ich war auf der Aufstellungsversammlung für die Landtags- und Bezirkstagswahl im Stimmkreis Altötting. Dann war ich auf einer Veranstaltung von der IHK zur Datenschutzgrundverordnung. Dann hatten wir eine Bezirksverband Oberbayern, eine Vorstandssitzung. Dann war ich gestern wieder bei der Bürgerinitiative Trinkwasser in Altötting, weil wir da ja Probleme haben im Landkreis. Dann das allgemeine Tagesgeschäft, Schatzmeister Mambel und Arbeitsmambel. Vielen Dank, Dorle. Gibt es Fragen an Dorle? Hier niemand. Dann guten Abend, Thomas. Ja, wunderschönen guten Abend zusammen. Ich sehe aber Tobias ist da, ja, mach mal frei. Mitgliederzahlen fangen wir an. 9.164, davon 4.038 stimmberechtigt, 29 schwebende Mitglieder. Ja, ich habe mich mit Lothar zu einer Demo in München getroffen, die sehr erfolgreich war. Nicht erfolgreich war, aber immerhin 30.000 Menschen da waren, die für dieselbe Sache gekämpft haben, wie wir heute. Ja, ansonsten diverse Mammelsitzungen, ja, Gensäge-Arbeitssitzungen und was weiß ich noch. Viel telefoniert diese Woche, was eigentlich gar nicht so mein Ding ist, aber muss halt auch mal sein. Ja, und ansonsten habe ich mich hauptsächlich mit dem sonstigen Antrag 007 beschäftigt vom letzten BBT. Wir haben es bis jetzt noch nicht in schön irgendwo hingeschrieben, aber ich habe die ganzen Ergebnisse, die so von den Gliederungen eingetrudelt sind, auf unterschiedlichste Art und Weise, manche mit Prozentzahlen und manche mit richtigen und was weiß ich nicht alles, Gedöns, teilweise mehrfach eingeladen und ach, keine Ahnung, irgendwie versucht zusammenzufassen, hab das unterteilt in die bis zum 30.04., wie das der Antrag vorgesehen hatte, geliefert haben. Und es kommen ja auch noch, oder es haben jetzt noch welche nachgeschrieben, das werden wir dann extra irgendwie ausweisen. Ja, und ansonsten die Lime-Survey-Umfrage hatten wir ja zu dem SO007 auch gemacht. Da habe ich euch ein Cloud-PDF reingeschmissen, eine Cloud für Bayern-ID. Kann sich jeder selber mal anschauen. Ich war ein bisschen erschrocken von 8.037 Mitgliedern, die wir angeschrieben haben, haben 656, glaube ich, teilgenommen. Das in Hinsicht auf Beo, weiß ich nicht, ob wir da alles immer richtig machen, aber schauen wir mal. Das war so das, was ich getan habe. Vielen Dank, Thomas, das war eine Menge. Fragen an Thomas? Nee, keine Fragen, aber ich wollte mich bei Thomas und Lothar herzlich bedanken dafür, dass sie auf der NOPAC-Demo waren. Was ich hiermit auch tue. Okay. Und ich für die Sache mit dem 007. Gut, weitere Fragen? Niemand da. Dann guten Abend, Tobias. Guten Abend. Ja, ich war auch bei der recht langen Arbeitssitzung des BUFOs. Dann habe ich mich mit Discourse Weiterentwicklung beschäftigt und ja, ich sag mal Support für Mitglieder, die diese Fragen, die reinkommen. Da wird es vielleicht in Zukunft demnächst mal eine Ausschreibung geben, damit ich nicht mich um alles kümmern muss. Dann ein großer Teil war die Arbeit mit Antragskommission jetzt vor dem BPT. Ich habe mir einen Weg überlegt, wie man die Anträge aus dem Antragsportal direkt in Discourse reinkriegt per Skript und das passiert. Link findet ihr in Zeile 110. Dann natürlich aktuelles Thema DSGVO, speziell jetzt für mich Reden meiner Discourse. Ansonsten habe ich mich noch ein bisschen mit Alternativen zu unserer Pad-Software beschäftigt. Leider ist das auch nicht allzu vielversprechend und wir werden wohl bei Etherpad bleiben müssen, so wie es aussieht für mich. Ja, Fragen? Ja, Vincent, bitte. Ja, habe ich das richtig in Erinnerung, dass du auch für die Bundes-IT das verantwortliche Vorstandsmitglied bist? Nein, das ist der Thomas. Ach so, dann würde ich vielleicht, nachdem alle dran waren, dann nochmal eine Frage zu stellen. Also ich bin Stellvertreter, falls Thomas mal nicht erreichbar sein sollte. Dann würde ich doch vorschlagen, du stellst die Frage jetzt. Okay, also einmal wäre die Frage, ich hatte in der letzten Telco der Bundes-IT irgendwie mitgekriegt, dass es da wohl Probleme mit dem Budget gibt, um zu regeln, dass da jetzt irgendwie die neuen Server eingebaut wurden. Und ich wollte nur mal nachfragen, ob das inzwischen geklärt ist. Und es gab ja wohl auch irgendwie einen Wechsel der Zuständigkeit in der Bundes-IT. Mark Neis macht das wohl nicht mehr. Wie ist da jetzt der Stand? Wer ist jetzt verantwortlich in der Bundes-IT? Also ich bin mal so frech und antworte. Also erstens zum Thema Server gibt es nachher einen Antrag. Ist in Zeile, keine Ahnung, irgendwo weiter unten. Da werden wir dann nachher doch sicherlich auch noch was dazu sagen. Mark Neis hat seine Beauftragung zurückgegeben, hat verschiedene Gründe, hat aber nichts mit dem BUFO zu tun, er ist nicht sauer auf dem BUFO, jedenfalls habe ich davon nichts mitbekommen, etc. Sondern er hat einfach eine Menge zu tun und sieht halt auch, dass in der Bundes-IT eine Menge zu tun ist, was gerade in Hinsicht auf die DSGVO noch ist und ja, er kann das gerade einfach nicht leisten. Und ansonsten ist unser Angestellter wieder da und ja, verantwortlich ist letztendlich der Vorstand und wir haben momentan einen Ansprechpartner in Form eines Angestellten in der IT und den Rest werden wir jetzt sehen, wie sich das weitergibt, wie die Zusammenarbeit mit den Landesverbänden sich entwickelt und so weiter. Okay, dankeschön. Eine weitere Frage hätte ich noch und zwar konnte mittlerweile werden, wie es jetzt mit dem Verbleib des alten Forums aussieht, was ja vorher unter forum.piratenpartei.de als Archiv noch vorhanden war. Also ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, das war da schon länger nicht mehr. Also ich habe die Domain vor 10 Wochen oder so getestet und da kam einfach nichts mehr. Also eine leere Seite, da ist wohl irgendwo ein Server dahinter, der nicht mehr existiert. Also das, da kam eine leere Seite vom Proxy zurück und deshalb existiert nicht mehr. Konnte jetzt, glaube ich, noch keiner sagen, ob da irgendwo noch was rumliegt. Wahrscheinlich weiß das auch aktuell keiner. Wir könnten mal nachforschen bei Gelegenheit, aber ich habe gerade keine Ahnung. Okay, dann eine letzte Frage noch. Ist es richtig, dass Boris zurück ist und sich wieder um Verwaltungslaptops kümmert? Boris tut wieder etwas, aber zu den Verwaltungslaptops kann ich nichts sagen. Gut, vielen Dank für die rasche Beantwortung. Ich denke, es sind keine weiteren Fragen mehr an Tobias, weil jetzt haben wir noch. Schönen guten Abend an Petra. Hallo und guten Abend. Also ganz kurz, Alltagsgeschäft, P-Shop. Bei der Arbeitssitzung war ich auch bei verschiedenen Mambeln. Bei der Mitte-Crew in Berlin, beim Gensek-Mambel ebenfalls und habe mir dann noch ein bisschen die Orga zum EU-Wahlkampf angeschaut, vor allen Dingen über die PPEU. Petra, Fragen an Petra. Ja, ich, aber es hat sich jetzt vielleicht sogar schon geklärt. Ich wollte wissen, Wahlkampfplanung in der EU, ganz toll. Wo kann ich da was nachlesen? Kann ich dir, glaube ich, am allerbesten den Link schicken, irgendwie zum französischen Diskurs, weil da laufen im Moment die Planungen darüber. Also das, was ich gemacht habe, jedenfalls. Okay, das wäre super. Danke. Und der Pirat Eiself, bitteschön. Ja, ganz kurz nur eine Frage. Ihr habt ja die Ausschreibung für die Wahlkampfkoordination verlängert. Könnt ihr sagen, wie viel offizielle Bewerbungen eingetroffen sind? Was der ist Grund das, war? Entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Ist das eine Frage an Petra? Ja, sie ist ja für den Wahlkampf EU zuständig, so wie sie jetzt berichtet hat. Weil nein. Das ist ein Missverständnis. Aber da kommt der Thomas nämlich schon, weil die Ausschreibung läuft nämlich direkt über die... Ach Thomas, beantworte doch bitte selbst. Ja, kann ich genau sagen. Wir hatten genau 0 Bewerbungen. Vielen Dank. Was auch die Verlängerung erklärt, ja. Also der Bundesvorstand nimmt diese Bewerbung für diese Ausschreibung nicht entgegen, sondern das ist so, wie es da in der Ausschreibung auch steht, geht direkt an die Mitglieder dieser Mailadresse. Und da gehört der Thomas dazu. Gut. Gibt es noch konkrete Fragen an Petra? Keine. Dann vielen Dank. Vielen Dank an die Vorstandsmitglieder für die geleisteten Arbeiten in den letzten 14 Tagen. Wir schwenken direkt über Top 4 Anträge. Unter Punkt 4.1 haben wir das Ticket 42515 Finanzantrag Serveranbau. Der Antrag ist von Frank. Du warst ja eben am Mikrofon. Möchtest du zu dem Antrag noch selber was sagen? Nee, wurde ja eben ganz kurz schon erwähnt. Wir waren mit mehreren Leuten da. Da die IT jetzt keine eigenen Dings mehr hat, habe ich den Antrag ja eingereicht und hoffe, dass der positiv beschieden wird. Thomas, betrifft die IT. Möchtest du was dazu sagen? Ja, ich hatte es ja Frank schon mal geschrieben, aber natürlich die anderen sollen sie auch hören. Also warum sich das überhaupt so generell verzögert hat, das war halt der Fall, weil das eigentlich Mark Nice einbauen wollte. Ich hatte jetzt vor kurzem auch nochmal mit ihm gesprochen und er hatte mir gesagt, das wird jetzt Anfang Mai, weil er da eh in der Gegend ist. Hat es leider zeitlich trotzdem nicht geschafft. Gut, kann ich nichts sagen, es passiert, das geht mir genauso wie Mike. Und insofern ist das erstmal die einfach bis jetzt hinausgeschoben worden. Thorsten, wissen die meisten eh, war auch jetzt längere Zeit nicht da, ist krank gewesen. Drum ist das alles ein bisschen geschliffen. Zum zweiten Teil, dass die Firma iXit das einbauen soll. Da hieß es aus der Bundes-IT immer generell, das ist eher ungünstig, weil die sich mit den Ports und was weiß ich nicht auskennen und das machen wir lieber selber. Ich habe jetzt am Montag mit Thorsten nochmal telefoniert und wir sind uns jetzt übereingekommen, dass Thorsten mir jetzt irgendwie diese Woche Bescheid gibt und den Server jetzt zeitnah installiert, einbaut. Er weiß noch nicht, ob er selber hinfährt, alleine hinfährt oder ob er noch jemanden findet, der ihm dabei hilft. Generell habe ich auch mit Lothar über den Antrag gesprochen. Die IT hat erstmal ein Budget, da ist, weiß ich jetzt nicht, wie genau und wie hoch das ist, das kann Lothar vielleicht beantworten, aber es ist halt bis jetzt auch so gewesen, selbst wenn Mark jetzt dahin gefahren wäre, hätte er Reisekosten abgerechnet als Beauftragter und das ist überhaupt kein Problem, wenn sich da Thorsten jetzt ein Auto nimmt und sagt, ich habe gerade kein eigenes, ich muss da aber irgendwo hin oder fährt mir einen Zug hin oder was weiß ich nicht, also das Zeug kriegt er erstattet oder das Geld kriegt er erstattet, das ist überhaupt kein Thema. Ich bin jetzt auch mit Thorsten so verblieben, dass er sich bei Gabriele oder mir nochmal meldet, wenn er weiß, wann er das genau machen will, den Einbau machen will. Ja, und dann wird er sich entweder einen Mietwagen nehmen oder mit dem Zug fahren, das ist ihm letztendlich überlassen und das kriegt er auch bezahlt, also da braucht es letztendlich keinen Antrag dafür und ja, da braucht man auch nichts hier beschließen, meines Erachtens. Vielleicht mag aber Lothar noch was sagen. Also ich sehe das genauso. Bisher gab es nie Probleme, wenn jemand von der Bundes-IT ins Rechenzentrum fahren musste. Das konnte ja auch mal recht kurzfristig passieren, dass sowas notwendig war. Das wird selbstverständlich ganz normal abgerechnet. Ja, vielen Dank, Thomas. Vielen Dank, Lothar. Kann man eigentlich nur, Frank, für dich auch vielen Dank für den Antrag. Also das zeigt ja, dass du dir da auch Gedanken gemacht hast. Das will ich in keinster Weise in Abrede stellen, aber was Lothar sagt, ist genau zutreffend oder das, was auch Thomas schon erwähnte. Unsere Beauftragten aus dem Bereich sind des Öfteren unterwegs. Es gibt ja sicherlich auch mal im Rechenzentrum, wo Emergency-mäßig jemand los muss, um irgendwie noch das letzte Blech zu retten. Diese Fahrten werden selbstverständlich abgerechnet, ohne dass wir im Vorfeld einen Beschluss dazu treffen können oder sollten, machen oder tun, sondern da muss gehandelt werden und das hat bislang auch funktioniert und das gilt natürlich auch für den Thorsten wieder. Ich habe aber nur eine kurze Frage. Ich finde das schön, dass das problemlos möglich ist. Dann kann das ja auch sofort mehr oder weniger zeitmäßig beauftragt. Wie hoch ist denn das IT-Budget, um problemlos solche Sachen selbst zu buchen und dann direkt einzureichen, abrechnen zu lassen? Ich trage gleich mal einen Link ins Pad ein. Moment. Da ist der Budgetplan. Okay. Alles klar. Dankeschön. Gibt es aus dem Vorstand weitere Fragen zu dem Antrag? Thomas, dich habe ich richtig verstanden. Du hast eigentlich ausgesagt, es gibt da nichts zu beschließen. Das habe ich richtig verstanden. Jo, richtig. Okay. Die Frage ist dann, Frank, möchtest du den Antrag unter Umständen zurückziehen? Ich kann ihn jetzt so zurückziehen. Wir haben das ja jetzt bestätigt, dass wir das Auto in Auftrag geben können, sodass das Ding jetzt kurzfristig eingebaut wird, damit die weiteren Schritte danach eingeleitet werden können. Was das Zeitliche betrifft, zählt das, was Thomas sagt und natürlich in Absprache mit Thorsten. Aber dafür haben wir die Bundes-IT, was die Abrechnung der Reisekosten betrifft. Für Thorsten sehe ich da kein Problem. Von daher bedarf es diesen Antrag, glaube ich, nicht. Habe ich dich richtig verstanden? Du ziehst ihn zurück, ja? Ich ziehe den jetzt zurück und hoffe, dass das Ding jetzt in Absprache, deswegen, es war ja auch in dritter Person. Aber gut, alles klar. Okay, vielen Dank, Frank. Dann ist der Antrag damit zurückgezogen. Kommen wir zum Antrag 4.2, Antrag Projekt kommunalpiraten.de. Das ist die Ticketnummer 42516 im Rettmain. Hermi, bist du da? Das scheint nicht der Fall zu sein. Ich lese ganz kurz vor. Beschreibung: Der Bundesvorstand möge beschließen, den Macher des Projekts kommunalpiraten.de zu kontaktieren und in Absprache mit folgende Maßnahmen durchzuführen. Da ist einiges gestrichen, aber das liegt wahrscheinlich in der Formatierung. Ne? Hinzufügen eines Menüpunktes, Mail an Vorständeliste, Aktionsmail an die Mitglieder, regelmäßige Hinweise in den Mammelsitzungen, Bundespressefolge und dergleichen. Begründung: Das Projekt Kommunalpiraten ist derzeit die einzige Möglichkeit, sich einen Überblick über unsere kommunalen Mandate zu verschaffen. Leider sind die Daten durch Austritte, Wechsel, Rücktritte etc. längst nicht mehr aktuell. Dennoch ist die Datenbasis auch im Hinblick auf das Antragsarchiv äußerst wertvoll und verdient es weiterhin gepflegt und genutzt zu werden. Ja, Fragen. Haben wir überhaupt Kontakt zu dem Menschen, der dieses Portal irgendwann mal aufgesetzt hat? Hatte ich mal, aber nicht in der Bufo-Zeit. Aber Kontakt rein prinzipiell, also da kommt schon Antwort, zumindest als ich das letzte Mal versucht habe. Das ist aber schon ein Weilchen her. Okay. Also ich finde den Antrag toll oder beziehungsweise sinnvoll. Ich finde auch das Portal oder dieses Projekt kommunalpiraten.de sinnvoll. Ich weiß nur nicht, inwieweit es Sinn macht, wenn wir heute Abend etwas beschließen, was jemand betrifft, für den wir eigentlich keine Beschlüsse treffen können. Das Kontaktieren Ich denke, das steht an erster Stelle. Und was dann die Maßnahmen, die in dem Antrag stehen, betrifft, die würde ich gerne nach hinten stellen, sodass wir erstmal hier überhaupt versuchen, den Kontakt herzustellen und zu schauen, wie das mit der Pflege weitergehen kann. Weitere Fragen dazu? Aus dem Bundesvorstand erstmal bitte. Vielleicht mal noch eine kurze Anmerkung. Also ich habe das jetzt natürlich nicht für alle Länder überprüft, aber ich bin diese Woche mal so Bayern durchgegangen und muss ehrlich sagen, das ist da recht aktuell. Ich glaube, das letzte Update war auch von Anfang Mai, wo da irgendwie was neu eingespielt worden ist. Also ich würde jetzt, wenn wir da anfragen, auch erstmal fragen, wie aktuell er ist und ob er dann überhaupt Hilfe gebraucht oder ob das alles so recht gut läuft. Mhm. Weitere Anfragen oder Beiträge aus dem Bundesvorstand? Gut, keine. Ich habe jetzt nicht gesehen, wer zuerst am Mikrofon war. Aljos, guten Abend. Hallo, ich wollte eigentlich auch nur einen Hinweis geben, dass ganz unten im Antrag explizit drinsteht, dass die Antragstellerin auch Hilfe anbietet bei der Umsetzung dieses Antrags, falls ihr das überlesen habt. Also. Nein, habe ich nicht überlesen. Ich habe es eben nur nicht vorgelesen. Das macht Hermi grundsätzlich bei ihren Anträgen, finde ich auch total toll, weil man ja nicht immer nur irgendwas fordern sollte, sondern auch Hilfe anbietet. Das macht Hermi aber grundsätzlich. Hier geht es aber erstmal darum, weil da ja jemand benannt ist, der dieses Portal überhaupt mal aufgestellt hat und den müssen wir ja irgendwie mit involvieren und das ist, glaube ich, die erste Hürde, die wir nehmen sollten. Aber vielen Dank für den Hinweis, Alice. Ja, Frank, bitte. Ich wollte auch noch einen Hinweis dazu geben. Wie ihr mit Sicherheit ja wisst, ist das ja immer noch ein privat gehostetes Projekt. Deswegen auch zeitlich natürlich ziemlich eingebunden, weil er nicht mehr so viel aktiv ist. Es sollte auch mal geklärt werden, ob das nicht in die Bundes-IT wechseln kann, sodass die Pflege und Betreuung dann auch intern irgendwo weitergeleitet werden kann. Vielen Dank. Klar, wenn wir darüber nachdenken, dieses Projekt in irgendeiner Art und Weise am Leben erhalten wollen, dann muss das natürlich in die richtigen Bahnen gelenkt werden. Gebe ich dir vollkommen recht, das werden wir dann auch mit in Betracht ziehen. Helda, guten Abend. Helda, du bist noch stumm geschaltet, so kannst du nicht sprechen. Ah, jetzt nochmal. Jetzt ja, aber genau. So, im Grunde war meine Intention aber die gleiche, wie jetzt wie der Frank jetzt da gemacht hat. Im Grunde hätte ich jetzt auch wirklich tatsächlich den Vorschlag gegeben, ob nicht irgendwie die Bundes-IT diese Seite bei sich mit aufnehmen kann. Also so, vielleicht sogar mit Übernahme der Domain, falls das irgendwie möglich ist. Ich bin selber ja schon seit Beginn meiner Amtszeit dran, immer genau diese Daten überall abzugleichen und versuche das immer noch so aktuell wie möglich zu halten, zumindest was NRW angeht. Daher wäre auch meine Bitte, das Ganze irgendwie in die Bundes-IT mit einzupflegen, wo sich dann vielleicht noch ein paar mehr Leute drum kümmern könnten. Das wäre auch eine kleine Bitte von mir damit. Danke. Vielen Dank, Helda. Haben wir aufgenommen. Sammy, guten Abend. Guten Abend euch allen zusammen. Ich bin eben erst aus einer Sitzung gekommen und wollte mir das Pad angucken, aber oben im C ist eins vom 3.5. Das ist ein bisschen vorbei. Ach, das ist ja Wahnsinn. Dann werden wir das gleich mal aktualisieren. Hat schon jemand, der Dani. Dankeschön. Okay, alles klar. Gut. Weitere Beiträge zu dem Antrag. Ich würde folgenden Vorschlag machen, wir stellen den Antrag zurück um 14 Tage, nehmen die Zeit aber, um Kontakt aufzunehmen mit dem dort benannten Menschen, der dieses Projekt mal auf die Beine gestellt hat und klären ab, ob wir eine Zusammenarbeit, eine Aktualisierung mit ihm zusammen durchführen können, ob das übernommen werden kann und ob es gegebenenfalls sogar dann durch die Bundes-IT übernommen werden kann. Thomas, hältst du das für realistisch? Ja, wie gesagt, wir sollten erstmal anfragen, weil ich sag mal so, ne, wenn man jemand was wegnimmt und er dann Langeweile hat und nicht mehr weiß, was er tun soll, dann macht er vielleicht doch Blödsinn, ne? Ich finde, das läuft ganz gut. Ich habe jetzt gerade im Pad gelesen, dass Niedersachsen anscheinend, Schleswig-Holstein anscheinend auch aktuell ist. Ne, Niedersachsen auch. Insofern, was ich mir jetzt vornehme, wir haben ja, was Lothar schon angesprochen hat, den monatlichen Mail auf der Verwaltungsliste. Vielleicht kann man das damit einbauen, dass die Gen 6 ab und zu da mal drüber schauen, ob sich irgendwie was geändert hat. Denn die sollten das ja eigentlich auch wissen und dann vielleicht einfach dem Antragsteller, dem Betreiber der Seite da zeitnah Meldung geben, wenn sich da irgendwie was geändert hat, dass er das da einpflegen kann. Würdet ihr von der Bundes-IT aus gegebenenfalls Kontakt ihm aufnehmen? Ja, wie gesagt, wir schreiben jetzt mal als Vorstand an, aber ich habe mich jetzt nicht damit beschäftigt, was da dahinter steckt und ob das die Bundes-IT leisten kann, will, möchte. Nee, das wäre der zweite Schritt mit der Übernahme der Bundes-IT. Also, oder andersrum gefragt, hier in die Vorstandsrunde gibt es jemanden, der Kontakt hat. Lili, du sagtest was, aber das ist schon länger her. Ich würde aber auch erstmal die Erstanfrage übernehmen. Das kam eben bei mir nicht ganz an, bitte. Entschuldige, ich sag, die Erstanfrage würde ich auch übernehmen, um mal zu gucken, ob es lebt. Du hast den Job. Du hast den Job, genau. Huch, wie das? Hey, zack geht das. Okay, dann Antrag fragen um 14 Tage bitte. Lili nimmt Kontakt auf und dann schauen wir, wie es weitergeht. Ist das okay? Ja, schon. Ja, Entschuldigung, ich bin schon einen Schritt weiter. Ich muss nur gerade bei mir hier mal einmal aktualisieren. Also Kontakt macht Lilly genau, Vorschlag mit den IT einbinden. Hervorragend, Dankeschön. Kommen wir zu 4.3, Antragstext. Der Bundesvorstand nimmt folgende Aufforderung des Landesverbandes NRW zur Kenntnis. Das ist das Ticket 42662. Antragsteller Michael Marsching. Michael, bist du da? Guten Abend, Michael. Guten Tag. Ja, möchtest du den Antrag selber vorstellen? Ja, ich bin ja Antragsteller nur in dritter Person, aber ich kann das gerne tun. Im Grunde genommen ist der erste Antrag ja selbsterklärend. Ich kann den gern vorlesen, aber eigentlich machst du das sehr schön mit deiner tiefen Stimme. Vorlesen kann ich auch, dann stehst du für Fragen zur Verfügung, okay? Eben, genauso. Okay. Beschreibung: Der Landesvorstand stellt fest, dass der Bundesvorstand seinem satzungsgemäßen Auftrag, die Partei nach innen und außen zu vertreten, in nicht zufriedenstellendem Umfang nachkommt. Insbesondere bei der Vertretung nach außen sieht der Landesvorstand, NRW in dem Fall, deutliche Mängelbeispiele, keine PR zu wichtigen bundespolitischen Themen, nicht veröffentlichte Texte, Ausschluss bisheriger Mitglieder des Presseteams ohne Grund oder Mitteilung eines Grundes, demokratische Beschlüsse der Bundespresse wurden ignoriert, keine SEO-Bearbeitung von Texten. Um diese Mängel zu beheben, fordert der Landesverband NRW den Bundesvorstand hiermit auch öffentlich auf, diese Mängel in der Öffentlichkeitsarbeit sofort anzugehen, fordert der Landesverband NRW den Bundesvorstand dazu auf, die Verantwortung für die Pressearbeit neu aufzuteilen. Und letzter Punkt, empfiehlt der Landesverband NRW dem Bundesvorstand das Pressekonzept der Bundes-PR. So, Gabriele war so nett, diese ganze Geschichte ein wenig aufzusplitten, sodass wir da Einzelanträge haben inzwischen. Drei Stück an der Zahl, wenn ich mich nicht verzählt habe. Das habe ich gemacht, aber ist egal. Entschuldigung. Ich wollte euch die Möglichkeit geben, die einzeln zu diskutieren und zu beschließen. Hervorragend. Ich habe zwei Fragen im Vorfeld. Ich habe mir ein wenig den Unmut auch einiger Bundesvorstandsmitglieder zugezogen, weil ich die Anträge für heute überhaupt zugelassen habe. Wir haben in der GO und ich habe letztens Anträge abgelehnt, weil sie dem nicht entsprachen. Frank, tut mir leid. Die Anträge haben uns heute Morgen erreicht. Warum erst so spät? Weil es zu diesen Anträgen entsprechende Diskussionen gab und ähnliche Anträge aus anderen Landesverbänden und weil ich gucken wollte, ob mir wurde zugetragen, es wäre ein wortgleicher Antrag abgestimmt worden. Ich wollte gucken, ob man den dann als gemeinsamen Antrag stellen kann. Leider hat mich bis gestern Abend keine Antwort dazu entsprechend erreicht und ja, so ist es ein Einzelner geworden. Ja, so unser Problem ist immer, und das bitte ich jetzt nicht misszuverstehen, weil diese ganze Thematik natürlich sehr diffizil ist, ne? Difficile, wie der Italiener sagt. Wir behalten uns normalerweise ja vor, dass die GO das auch aussagt, aber da steht halt soll und nicht muss. Deswegen bearbeiten wir sie heute Abend auch 6 Tage bitte vorher, damit wir uns entsprechend mit den Anträgen beschäftigen können und nicht erst hier in der Sitzung ab 20.30 Uhr plötzlich solche Anträge haben und wenn der ein oder andere dann nun erst Feierabend gemacht hat, sich dann plötzlich dann hier irgendwelchen Anträgen gegenüber sieht, wo ihm dann Informationen zu fehlen. Von daher finde ich es schon ein bisschen schade. Ihr habt das letzte Woche Donnerstag gehabt im Landesvorstand. Bitte korrigiere mich, wenn das Datum falsch ist, oder? Nein, das ist korrekt. Okay, das heißt, da wäre durchaus die Gelegenheit gewesen, die Anträge, die ihr ja im NRW am Donnerstag abgestimmt habt, das steht ja fest, wenn ich das richtig beurteile, dann auch am Freitag entsprechend dem Bundesvorstand oder meinetwegen auch am Samstag noch per Mail, wie das auch jetzt gelaufen ist, zuzukommen, zu lassen. Und das ist leider nicht erfolgt. Finde ich ein bisschen traurig, weil das irgendwie von der Kommunikation her ein bisschen schade ist. Der zweite Punkt, der mich ein bisschen traurig stimmt, wenn ich das so ausdrücken darf, ist, ihr habt die Anträge am letzten Donnerstag in eurer Sitzung behandelt. Es geht ja definitiv um Themen, die den Bundesvorstand betreffen. Ich möchte das jetzt, was ihr da bringt, nicht vergleichen mit irgendwelchen Ordnungsmaßnahmen, die man ja auch verhängen kann an Mitglieder oder an Gebietsverbände oder dergleichen, wo man sich aber zwei Seiten einholt und auch die Gegenseite mit einbezieht, und gegebenenfalls dort auch mal Argumente einfließen zu lassen. Gab es von Seiten des Landesvorstandes NRW eine Einladung oder einen Hinweis an den Bundesvorstand, an eurer Sitzung teilzunehmen? Der Antrag war nicht gestellt vom Landesvorstand, sondern war gestellt von Dritten. Nein, da es nicht klar war, wie das Ganze überhaupt ausging, gab es keine Diskussion mit dem Bundesvorstand, sondern gab es eine Diskussion innerhalb des Landesvorstands, die auch letzte Woche dann gelaufen ist. Ja, genau das meine ich ja. Also da ist ja nicht der Landesvorstand gekommen und hat gedacht, das habe ich so richtig verstanden, wir stellen mal diesen Antrag, sondern da ist ja jemand an den Landesvorstand herangetreten und hat gesagt, der Bundesvorstand macht Dinge, die sind nicht richtig. Der Landesvorstand hat sich mit dem Antrag beschäftigt, aber wenn ich das jetzt nochmal so deutlich sagen darf, dann aber nur mit einer Seite. Ne? Ihr habt euch also keine Informationen aus dem Bundesvorstand dazu reingeholt, ist das richtig? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich wage zu behaupten, dass Bundesvorstandsmitglieder anwesend waren in der Sitzung, aber wir haben uns keine Informationen offiziell eingeholt. Das ist richtig. Dankeschön. Gut, gibt es Fragen aus dem Bundesvorstand zu diesem ersten Antrag? Oder beziehungsweise, ich muss hier mal fragen. Sekunde, nicht, dass ich das durcheinander bringe. Muss wir mal die anderen Anträge dazu mit aufrufen. Einen kleinen Moment bitte. Das ist der PR. Verantwortung. Okay, weil die Geschichten, die wir ja jetzt hier drin haben, diese Mängel zu beheben, öffentlich diese Mängel sofort anzugehen, fordert der Landesverband NRW den Bundesvorstand. Das kommt ja dann noch wieder in zwei weiteren Anträgen, ne? Michael, ist richtig? Ich habe den Antrag so aufgesplittet, dass erstmal die zur Kenntnisnahme da als erstes steht und danach die beiden Punkte. Ach, okay. Entschuldigung, ich war irritiert. Du hast vollkommen recht. Es steht in dem Titel drin. Nimmt folgende Aufforderung zur Kenntnis. Das fehlte mir eben in der Beschreibung. Sorry, alles gut. Das habe ich eben nicht gesehen. Ich wollte es euch nur mundgerecht vorbereiten. Hervorragend. Ist ja quasi wie beim Griechen hier. Was hat Christos jetzt damit zu tun? Ich rede vom Essen, nicht von der Zubereitung. Gut, Fragen an den Bundesvorstand oder auf Fragen aus dem Bundesvorstand zu diesem ersten Antrag. Fragen habe ich keine, aber ich hätte eine längere Stellungnahme. Das ist aber wirklich was Längeres und deswegen bitte ich um Erlaubnis, bevor ich damit loslege. Puh, okay, dann lass mich bitte vorweg noch fragen, ob jemand anders Fragen hat aus dem Bundesvorstand zu diesem Ticket 42662. Das scheint nicht der Fall zu sein. Astrid, dann bitte, aber sei mir nicht böse, wenn ich trotzdem drum bitte, dass du dich ein wenig kurz fasst. Danke. Naja, es hilft ja nichts. Irgendwo muss ja auch mal so ein bisschen gezeigt werden, wo das Problem von unserer Seite her von Anfang her lag. Das war ja nun nicht im zwischenmenschlichen Bereich und es ist ja auch die Rede von nicht rausgeschickten Pressemeldungen etc. Ich hätte hier eine. Und ich werde jetzt mal an diesem Beispiel versuchen, deutlich zu machen, wo von unserer Seite aus das Problem liegt. Dazu der Originaltext der ursprünglichen PM. Die Piratenpartei Europa ist handlungsfähig. Der 12. April ist für die European Pirate Party ein wichtiger Tag. Fast genau 4 Jahre nach der Wahl des ersten Vorstandes und nur 5 Monate nach der Wahl des aktuellen Vorstandes ist es gelungen, die Partei offiziell in Luxemburg zu registrieren und in die Handlungsfähigkeit zu überführen. Moment, ich muss scrollen. Carsten Savosch, Bundesvorsitzender der Piratenpartei, hierzu. Ich beglückwünsche den Vorstand der Piratenpartei Europa für die erfolgreiche Umsetzung dieses sehr wichtigen formalen Akts. Inhaltlich haben die europäischen Piraten bereits länger Ergebnisse vorzuweisen. Die Konturen eines gemeinsamen europäischen Wahlprogramms sind deutlich erkennbar in den Themen Datenschutz, Digitalisierung und Bildung. Auch der soziale Zusammenhalt in Europa wird ein wichtiges Thema sein. Die Piraten Deutschlands werden sich mit diesen Fragen in Zukunft auch weiterhin einbringen. Mit vereinten Kräften werden wir die kommende Europawahl 2019 erfolgreich für alle europäischen Piraten gestalten, ergänzt Carsten Sausch. Im Februar dieses Jahres hatte die European Pirate Party begonnen, sich um ein gemeinsames europäisches Wahlprogramm aller Piratenparteien in Europa zu kümmern. Erste Treffen der Parteien verliefen konstruktiv und ergebnisorientiert. Das Programm wird Ende des Jahres 2018 vorliegen. Die European Pirate Party, PPEU, ist ein Zusammenschluss aller Piratenparteien in Europa und soll nach einer Wahlrechtsänderung zu den Wahlen zum Europaparlament antreten. Bis dahin wird die PPEU das europäische Gewissen und Dach der Piratenparteien sein. So, jetzt kommt das mit der Kritik. Erstmal die Überschrift. Handlungsfähig erzeugt kein positives Gefühl. Wer jetzt handlungsfähig ist, der war es vorher nicht. In Anbetracht der Tatsache, dass das dann die Betreffzeile einer Mail wäre, kann man sich gut vorstellen, wohin ein Journalist, der das liest, diese Mail verschieben wird. Neugier erzeugt es jedenfalls nicht, zumal wir davon ausgehen dürfen, dass die überwiegende Mehrheit der Journalisten noch nicht einmal weiß, was die Piratenpartei Europa sein soll, die da handlungsfähig ist. Jetzt ist die gute Frage, wie könnte man einen Journalisten neugierig machen auf die Piratenpartei Europa? Wie wäre es denn beispielsweise mit einer Überschrift im Sinne von europaweit handeln, die Piratenpartei Europa? Das ist mal das nur zur Überschrift. Der erste Absatz, da ging es halt auch darum, dass es 4 Jahre nach der Wahl war und nur 5 Monate nach der Wahl des aktuellen Vorstandes Dinge gelungen sind. Das klingt nach Anstrengung, Schweiß und Tränen nach dem Überwinden von schrecklichen Widerständen und es liest sich auch so. Tut mir ganz leid, kurz, Astrid, ganz kurz. Ja? Wir haben eine Wortmeldung von Michelle dazu. Vielleicht ist es ganz sinnvoll, wenn man da zwischendurch mal einhakt. Nee, ich würde es ganz gerne, wenn ich darf, von vorne bis hinten erstmal bringen. Weil ich habe da wirklich, es geht mir nicht darum, hier irgendjemanden an den Pranger zu stellen, aber es geht mir darum, zu zeigen, wo die Kritik an dieser Arbeit war. Ja, das verstehe ich. Von unserer Seite her. Und das ist mir extrem wichtig, dass das jetzt mal wirklich deutlich wird. Ich verstehe, was du sagen möchtest. Ich bitte verzeih mir, wenn ich im Moment aber nicht unbedingt die Notwendigkeit darin sehe, dass wir jetzt hier eine Pressemitteilung von A bis Z durchgehen und gucken, was ist gut, was ist schlecht gewesen. Das ist, glaube ich, eine Geschichte, die gehört dann doch eher in die Redaktionssitzung, wo wir die zerlegen können, bitte nicht negativ verstehen, weil ansonsten verlieren wir hier, und nicht nur wir, sondern auch die Zuhörer, den Faden. Entschuldige bitte. Gerne. Ich fürchte, dass wir das hier werden machen müssen. Nein. Weil es tatsächlich hier auch so ist, dass dieser Antrag ganz klar sagt, wir würden Mängel in unserer Pressearbeit haben. Und wir hätten Texte nicht veröffentlicht, wir hätten Leute ausgeschlossen, wir hätten Dinge getan und wir haben Richtig. Sicherlich Texte nicht veröffentlicht. Und gerade das, warum Texte nicht veröffentlicht werden, das, finde ich, ist ein Punkt, der extrem wichtig ist, wirklich mal sehr deutlich auch einem sehr breiten Publikum, wie es nicht in der Redaktionssitzung vorhanden ist, zu erklären, damit die Leute auch wissen, warum wir das tun. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Nehme ich mal klar zur Kenntnis. Ich möchte einen Einwurf bringen, weil Vaku gerade im Chat schreibt, das war ein Entwurf, an dem Mensch arbeiten. Das war kein Entwurf, das ist eine veröffentlichte Pressemitteilung. Das darf ich, glaube ich, dazu sagen. Nichtsdestotrotz, Astrid, nimm mir das bitte nicht übel. Ich glaube, das wird nicht zu dem Ergebnis führen, was wir hier erzielen wollen. Fakt ist, worauf wir eingehen müssen, ist der Ausschluss von Menschen, nicht veröffentlichte Texte. Nur da kommen wir nicht mehr dahin, wenn wir jetzt die Pressemitteilung von A bis Z durchgehen. Ich denke, dass das wird es nicht bringen. Okay, dann kürze ich es ab. Ich habe das ja auch als Text vorliegen, das kann ich gerne auch nochmal veröffentlichen. Dann kann es auch jeder nachlesen. Prinzipiell gesehen, auf jeden Fall habt ihr jetzt ja so im Ansatz schon mal gehört, wo das Problem liegt, wenn man Texte nicht veröffentlicht. Ich lasse mir sehr gerne vor den Latz knallen und ich denke, da ist sich Lilly mit mir ebenfalls einig, dass wir das nicht so kommuniziert haben, wie wir es hätten kommunizieren sollen. Ich kann auch durchaus mitgehen damit, dass Menschen da zutiefst getroffen und beleidigt waren. Wir haben aber, und das ist eben so die Geschichte, die mich so nervt, diverse Dinge einfach auch nicht getan, die da drin stehen. Und da geht's schon mal mit dem Ausschluss bisheriger Mitglieder los. Wir haben tatsächlich niemanden weggeschickt in diesem Sinne. Das ist einmal ein Punkt. Und dann, nach dem, was ich vorhin schon angesetzt habe und nachher auch gerne veröffentlichen werde, frage ich euch ernsthaft, ist ein demokratischer Beschluss einer Bundespresse bezüglich eines Artikels, der rausgehen soll, oder einer Pressemeldung, die rausgehen soll, wirklich etwas, womit wir unsere Veröffentlichungen bewerten sollten? Oder sollte man wirklich lieber darauf achten, auch wenn man Menschen damit vor den Kopf stößt, dass man Sachen rausschickt, die dann eben auch wahrgenommen und mitgenommen werden und zu einer Veröffentlichung führen? Das ist dann die große Frage. So, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist sicherlich der menschliche Aspekt, und der ist nun wirklich volle Knecke vor die Wand gelaufen. Das nehme ich gerne auf meine Kappe. Ich weiß nicht, wie Lilly das sieht. Ich rede jetzt im Moment nur für mich. Aber diesen Antrag, also ich nehme die Aufforderung sehr gerne zur Kenntnis, aber ich halte sie jetzt nicht unbedingt für etwas, was ich befürworten, unterstützen oder gar in irgendeiner Weise gutheißen werde. Bestimmt nicht. Und das liegt eben auch daran, dass von uns tatsächlich niemand gehört wurde. Danke, Astrid. Danke zum einen für dein Verständnis und zum anderen, dass du das Ganze schriftlich zur Verfügung stellst. Übrigens finde ich es nicht gut, wenn Menschen im Chat irgendwas von der piratige Aschermittwoch ist vorbeischreiben, während andere versuchen, hier eine Argumentation zu bringen. Aber das zeigt leider auch, wie manche Menschen Diskussionen führen, was nicht mein Stil ist und den werde ich auch nicht nehmen. So, zurück zu den Fragen an den Bundesvorstand zu diesem Antrag. Keine. Dann kommen wir zurück zur Wortmeldung von Michel. Ja, wie sag ich's? Ich glaube, dass das, was Astrid gerade gemacht hat, passt. Nein, dass das in eine richtige Richtung geht, dass es quasi unumgänglich ist, eine solche Diskussion auch hier mal zu führen, auch wenn es sehr weh tut. Und genauso war es ja bei uns in der Vorstandssitzung auch. Dass die ganze Diskussion, die ja nun schon länger läuft, nachdem es bei uns in der Vorstandssprechstunde war, nachdem es schon einmal in der Vorstandssitzung bei uns war, dass es dann mit einem Antrag bei uns aufgeschlagen ist. Hat auch und vor allem was damit zu tun, dass unsere AG Öffentlichkeitsarbeit ganz klar die Sicht hat, dass sie mehr Arbeit dadurch hat, dass im Bund Dinge nicht passieren. Raute Dinge. Sucht euch was aus. Ich kann das gerne weiter ausführen, aber es werden gewisse Themen nicht behandelt. Es passiert dann auf Landesebene. Das finde ich schade, weil ich glaube, dass wir mehr Schlagkraft hätten, wenn wir bundespolitische Themen auch auf Bundesebene behandeln würden. Aber davon ab. Dieses Thema Bundespresse gärt schon seit geraumer Zeit. Da brauche ich wohl keinem was sagen. Und es überfällt ja jetzt auch euch als Bundesvorstand nicht plötzlich. Es gab eine Diskussion im Forum. Es gab eine wochenlange Diskussion, ob das jetzt in Redaktionskonferenzen, heißen die so, ja, oder ähnlichem war. Es ist immer wieder Thema gewesen, dass es irgendwann dazu kommt, dass jemand sagt, weißt du was, da muss jetzt der größte Landesverband auch mal was zu sagen. War relativ klar und war abzusehen, denn es lief irgendwie immer in diese Richtung. Jetzt ist es angekommen bei uns, wir haben dieses Ding behandelt, ja, wir haben euch nicht angesprochen. Ich wiederhole nochmal, ohne dass ich jetzt einen Screenshot oder sonst was hätte, ich wage nochmal zu behaupten, es waren Leute aus dem Bundesvorstand sogar da in dieser Sitzung. Sei es drum, ein offizielles Kontaktaufnehmen von mir gab es nicht, denn der Antrag ist, wie er ist. Er ist jetzt auch nicht irgendwie, auch der ist ja nicht vom Himmel gefallen, auch der war ja da und ihr kanntet ihn. Und ich habe von mehreren von euch Nachrichten bekommen. Einer hat mir geschrieben, ob das mein Ernst sei, diesen Antrag zu übernehmen. Sei es drum. Also ihr kanntet den Antrag. Jetzt ist die Frage. Kann ich da ganz kurz einhaken? Bitte. Diese DM hast du von mir bekommen? Ernsthaft angenommen? Ja. Das bezieht sich aber darauf nach der Sitzung. Ich möchte das nur, dass das nicht missverständlich ist. Ich meine das auch nicht böse. Nicht, dass das irgendwie irgendjemand in den falschen Hals bekommt. Dass wir uns über diese ganze Geschichte unterhalten müssen, da gebe ich dir vollkommen recht. Es hat keinen Zweck. Es wäre ja auch dummes Zeug, wenn der Bundesvorstand sich jetzt gegen Landesvorstände stellen würde, Landesvorstände stellen sich gegen den Bundesvorstand. Ich denke, dann werden wir es niemals schaffen, irgendwie gemeinsam irgendetwas nach außen zu bringen. Fakt ist aber dabei, und darum ging es mir eigentlich, mal darauf hinzuweisen, dass wir ein tatsächliches Problem in der Kommunikation haben. Und das müssen wir abstellen. Wenn es uns nicht gelingt, weil was wir gerade tun oder was passiert ist, das lass mich bitte so definieren, wir reden übereinander, wir reden nicht miteinander. Und das ist unser größtes Problem, auf welcher Ebene innerhalb dieser Partei überhaupt. Okay. Sorry für meinen Einwurf. Ist kein Problem. Ich baue das eben kurz ein, was du gesagt hast. Wir haben miteinander geredet. Ich persönlich habe mit mehreren von euch geredet. Das hat es nur am Ende nicht gebracht, weil es wird sich ja dadurch erstmal nichts ändern, wenn in drei Anträgen kommt der Vorschlag der potenziellen VL zum Thema Tagesordnung. Ich wage zu behaupten, die Stimmung bei euch ist ja in die Richtung, das machen wir nicht. Wir nehmen keinen neuen Tagesordnungspunkt auf zum Thema Wahl von Vorstandsmitgliedern, auch wenn es dazu gute Argumente gibt. Das heißt, es hat ja auch nichts geändert, wenn ich mit euch geredet habe. Und ganz ehrlich, natürlich schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Und natürlich habe ich auf der einen Seite eine private Meinung und auf der anderen Seite habe ich aber auch Leute zu vertreten. Und wenn die Unruhe immer größer wird und wenn es nicht gelingt, wenn es euch nicht gelingt, wenn es uns nicht gelingt, Leute zu beruhigen und Leute zu befrieden, dann haben wir ein Problem mit unserem innerparteilichen Frieden und dann müssen wir über diese Sache reden. Und dann gibt es noch zwei Möglichkeiten, nachdem, sagen wir so, alle informellen Kanäle ausgeschöpft sind und es dann auch an Landesvorstände herangetragen wurde. Und wir sind ja nicht der einzige Landesvorstand, der sich mit dem Thema beschäftigt hat. Gibt es auch zwei Möglichkeiten, die Bundesvorstandssitzung oder den Bundesparteitag. Und wir sind quasi in der zweiten Liga. Und jetzt können wir nur noch in die erste aufsteigen oder wir können über das Problem hier reden. Deswegen. Und wir reden jetzt bitte nicht über Champions League. Nee, ich glaube, das wird auch ärgerlich, dann ist und, klar. So, letzter Punkt. Kurz, ja, letzter kurz. Punkt. Mach. Und deswegen finde ich, war das, glaube ich, gerade gut, was da passiert ist, weil es war der Ansatz einer Diskussion oder der Anfang einer Diskussion von Astrid gerade. Wenn wir es hier nicht diskutieren, dann explodiert es auf dem Bundesparteitag. Es ist sozusagen your choice, was ihr da wollt, wie ihr das wollt. Der Antrag bietet euch die Möglichkeit, es anders zu machen. Jetzt bin ich ruhig. Du kannst auch gern weiterreden, das ist nicht die Frage. Das ist ja auch meine Intention gewesen, warum ich, da bitte ich um Verzeihung, dass ich das so für mich entschieden habe und auch für den Bundesvorstand, diesen Antrag heute zu behandeln. Es hätte Gründe gegeben, formelle Gründe, die dagegen gesprochen hätten. Also man hätte sich heute auch da rauswinden können, aber das bringt nichts. Es macht keinen Sinn, wenn wir voreinander weglaufen. Das ist ja auch dummes Zeug. Ich wollte auch nicht, und das bitte ich auch nicht misszuverstehen, liebe Astrid, abwürgen, um diese Diskussion nicht zuzulassen. Sondern ich habe nur keinen Sinn daran gesehen, jetzt, weil das von dem zeitlichen Ablauf her sehr viel Zeit in Anspruch genommen hätte, diese Pressemitteilung auseinanderzunehmen. Nochmal, bitte dies nicht negativ zu verstehen. Weil ich glaube, das ist auch im Mumble, in dem es halt vorgelesen wird, schwer verständlich. Also das ist der einzige Grund gewesen. So. Ganz kurz, der Link zu dem Beitrag ist inzwischen ja auch im Padget. Vielen Dank dafür. So, nun haben wir viel geredet. Ich habe aber mir nicht merken können, wer wann ans Mikrofon kam. Aber ich glaube, der My Dark Star war schon mit Michelle im sprechenden Raum. Bitteschön. Dankeschön. Könnt ihr mich jetzt hören? Ja. Ich muss hier noch die neue Technik üben. Das iPad ist heute ausgefallen. Also ich finde es grundsätzlich prima, dass das Thema hier auf den Tisch kommt, dass das auch eine Möglichkeit ist, nochmal im Vorfeld darüber zu sprechen, bevor das in aller Öffentlichkeit nochmal durch den Kakao gezogen wird, weil da auch Personen hinterstehen. Und von daher finde ich den Antrag erstmal begrüßenswert. Inhaltlich fand ich jetzt die Reaktion vom Vorstand in Teilen ein bisschen traurig, weil das Erste, was hier passiert ist, war, warum wurden wir jetzt nicht dazu befragt, dass wir Stellung nehmen können? Ne? Das wäre eigentlich die Chance gewesen, in dem Moment Stellung zu nehmen. Aber jetzt hier so eine Formalfood-Diskussion zu machen, finde ich jetzt wirklich unangemessen. Und ich finde es auch sehr unangemessen, wenn dann nochmal genommen wird, zu zeigen, guck mal hier, was ihr von der Basis für extrem schlechte Beiträge liefert. Ihr seid der Vorstand. Das ist nicht eure Aufgabe, die Basis zu demotivieren und niederzumachen. Eure Aufgabe ist es, selbst wenn ihr das wahrnehmt, was vielleicht auch berechtigt ist, eine unfähige Basis auf den Weg zu bringen, dass wir hier mittel- und langfristig zu wirklich besseren Beiträgen zu kommen. Zu Menschen, die motiviert sind, Politik zu machen, die sich Mühe dabei geben, die was schreiben und die es auf den Weg bringen. um mal ein Beispiel zu bringen, ein Autounfall. Wann ist ein Autounfall bedeutend? Das eine ist, dass nicht bloß irgendeine Schramme dran ist, weil das passiert ständig und das ist dann möglicherweise auch alltäglich und das wird von den Leuten dann als langweilig abgetan. Aber ich glaube, wenn sich hier einer hinsetzt und nochmal was machen will für die Partei, das ist wohl in den seltensten Fällen so, dass der jetzt irgendwie aus Langeweile irgendeinen Quatsch schreibt. Sondern es wird schon sein, dass für den Menschen das wichtig war. Und das zweite ist eben, es wird dann bedeuten, wenn ein wichtiges Medium, wie beispielsweise Spiegel Online, das aufgreift und sagt, guck mal, was in dem Dorf passiert ist, ist das nicht eine bedeutende Sache, hier geht es um das Auto der Zukunft oder was auch immer. So, und das war, glaube ich, die Idee von der Sache. Ja, und da sollten wir mal drüber sprechen. Ich glaube, dass Menschen motiviert werden, Politik bitte, zu machen. Entschuldige bitte. Ich glaube, du verstehst da etwas. Das, was Astrid gemacht hat, geht nicht darum, die Basis zu demotivieren, sondern es geht einfach darum, und das ist genau der Punkt, Pressemitteilung, und das haben wir auch mehrfach kommuniziert, auch in den Redaktionssitzungen, immer wieder. Es geht um Qualität. Und Pressemitteilungen haben einen bestimmten Stil. Und wenn es dort, so wie Astrid das ja begonnen hat, würde ich dich bitten, das in dem Blog von Astrid auch nachzulesen. Sie geht da sehr dediziert drauf ein. Es geht nur um die Länge, weswegen wir das jetzt hier abgebrochen haben. Mein Einwand mit, wir sind nicht gehört worden, ich denke, das ist ein berechtigter Einwand und die Freiheit nehme ich mir auch raus, dass ich sage, hey, ihr redet am letzten Donnerstag über mich, also über den Bundesvorstand, aber ihr fragt nicht, ob ich Zeit habe, dazuzukommen. Und ich denke, das würde dir genauso gehen, wenn ich heute einen Antrag hätte, der eine Ordnungsmaßnahme gegen dich behandeln sollte, dann wäre es doch auch in deinem Interesse, dass man deine Seite dazu im Vorfeld hört. Und ich denke, dieses Recht darf sich auch der Bundesvorstand herausnehmen. Ja, das ist völlig legitim. Aber trotzdem vielen Dank für den Beitrag. Frank, bitte. Ich glaube, die anderen waren vor mir dran. Ich kann es wirklich nicht definieren, deswegen sei mir nicht böse. Jetzt bist du dran. Okay, ich möchte nur eins kurz dazu sagen. Ich finde es gut, dass mehrere den Antrag heute gestellt haben. Und ich glaube, es geht ja auch nicht darum, welche Pressemitteilungen jetzt angekommen sind oder nicht. Das, was ich lieben gerne von euch gerne hören möchte, damit das mal irgendwann geklärt ist. Es ist ein Konzept eingereicht worden. Ihr habt lange da in der Klausur drüber geredet. Ihr habt eine Entscheidung mitgeteilt. So, wir haben hier jetzt das Problem, dass es eine SG, also eine Servicegruppe ist, wo aber jetzt die ungeklärt ist, wie die Beauftragung geregelt ist und wann das passieren kann. Ich würde gerne heute von euch gesamt einen Termin wissen, bis wann das geklärt ist, wie die neue Pressearbeit aufgestellt wird. So, um diese Diskussion nicht, wie der Michel eben gesagt hat, auf dem Bundesparteitag in Sömmer da zu führen. So, um damit das zu gefährden, was wir eigentlich dort vorhaben. Deswegen, wir haben in anderthalb Wochen nochmal das nächste Pressetreffen zwar, aber unterm Strich, der Termin konnte am Montag auch nicht klar genannt werden, weil es noch in der Diskussion ist. Gibt es in der Zwischenzeit einen klaren Termin, wann der Bundesvorstand sagen wird, wie die Aufnahme geregelt ist und bis wann wird das passieren? Genau, entschuldige. Darf ich mal kurz? Ja, ich wollte dir gerade das Wort geben, Fili, entschuldige bitte, weil da hätte ich jetzt direkt an dich verwiesen, weil ich denke, da gibt es bereits Aussagen zu. Ja, ich habe es einfach so an mich gerissen, es zappelte noch. Ja, gibt es, wir haben uns da mittlerweile drauf verständigen können, dass wir also wahrscheinlich morgen, also allerspätestens jetzt zum Wochenende, die Ausschreibungen machen. Das ist im Prinzip das Einzige, was wir verabsäumt haben zu machen, wegen der SGs, für die wir ja immer ausgeschrieben haben. Und dann besteht natürlich für jeden die Möglichkeit, diese Ausschreibung wahrzunehmen und sich dann entsprechend bei uns zu melden. Das sollte also bis allerspätestens, sage ich jetzt mal, weil wir ein Feiertagswochenende haben, bis Pfingstmontag geklärt sein. Da die Texte aber schon halb fertig sind, gehe ich mal davon aus, es wird schneller passieren. Diejenigen, die sich dann schon bei mir gemeldet haben, die würde ich natürlich auch bitten, dann sozusagen nochmal ganz offiziell auf die Ausschreibung zu reagieren, damit das dann auch alles seinen ordentlichen Weg geht. Okay, vielen Dank. Dann Ladies first, Sammy, bitte. Ja, das mit der Lady ist eine Frage. Ich bin mal wieder böse und ich möchte Dinge gerne klar sagen und beim Namen nennen. Der viele und große Unmut, ob es jetzt Danny war oder Tensor oder Sami oder Isan oder wer auch immer, die bisher, ich würde sogar bestenfalls noch nennen, die bisher sich in irgendeiner Form mit Veröffentlichungen oder sonst was befasst haben oder mit Pressemitteilungen, in, egal als was, als Textgeber, als Lektor oder wie auch immer, haben alle ein Problem gehabt. An Pressemitteilungen kann man arbeiten. Wenn man eine Deadline hat, weiß man auch, wie schnell. Und dann kann man sie verbessern und dann kann man sagen, jetzt ist okay, dann kann es rausgehen. Es ist so viel liegen geblieben und es ist so viel intransparent an uns vorbeigegangen. Und dieser Ausschluss mit kein PET-Zugang mehr und Ähnlichem ist einfach nur ein Stil, den ich nur schwer ertragen kann, beziehungsweise ihn gar nicht ertragen will, weil das nicht meine Art ist. Und ich hätte gerne, wenn wir in Zukunft in irgendeiner Form mit zusammenarbeiten wollen, dass wir Transparenz haben, dass wir uns sofort sagen, was los ist, ob das jetzt der Bufo in Richtung Presse ist oder Presse in Richtung Bufo. Die Zuständigkeiten müssten dann schon so sein, dass nicht irgendwo einer sagt, ja, Mattermost gefällt mir nicht und dann machen wir eine Gruppe auf, die eine DN-Gruppe bei Twitter und dann machen wir dies und dann machen wir das. Es war alles nicht gut und ich würde es gerne bereinigen, ein für alle Mal, und ich bitte auch Lilly sehr darum, den Stil, den sie gefahren ist, mal einfach zu überdenken. Danke. Vielen Dank, Sammy. Alias, bitte. Ja, ich wollte noch mal auf den Punkt von wegen, Bufo war sozusagen zu der Sitzung nicht eingeladen. Ich war in der Sitzung und habe das Thema auch so ein bisschen im Vorfeld verfolgt. Ich habe ja den Antrag so verstanden, dass es sozusagen die letzte Eskalationsstufe war, dass halt an verschiedensten Stellen probiert wurde, miteinander zu reden, aber sozusagen die Basispiraten und auch die Öffentlichkeitsarbeit in NRW das Gefühl hatte, wir kommen mit unserem Anliegen irgendwie nicht durch. Wir müssen jetzt unseren Landesvorstand fragen, ob der vielleicht mit einer größeren Stimme da was erreichen kann. Deswegen würde ich noch eine Frage an den Michel. Habt ihr denn sozusagen als LAFO außerhalb dieser Sitzung, weil das hatte ich so ein bisschen so verstanden, mit dem Bundesvorstand, mit Lilly oder sonstigen Leuten versucht, Kontakt aufzunehmen und zu sprechen im Vorfeld oder als der Antrag eingegangen war? Darf ich da direkt drauf antworten? Ich warte da auf eine Antwort von dir. Alles klar. Also die Vorstandsmitglieder des Bundesvorstands können ja gerne sich hier outen. Ich habe mit einigen von euch über das Thema, nein, anders. Ich bin von einigen auf das Thema angesprochen worden, ob es nun ein generelles Thema war, ob es die Vorbereitung des BPT war oder ob es die die Frage an mich war, ob ich helfen könnte, einen satzungsfesten etwaigen Abwahlantrag zu stellen. Über verschiedenste Kanäle habe ich mit verschiedensten Leuten von euch geredet. Ich habe das Gefühl gehabt, das hat nichts gebracht. Du bist jetzt bei dem TO-Punkt, oder? Ich bin bei allem. Ich bin bei dem TO-Punkt. Ach so, okay. Ich bin bei der generellen Diskussion. Ich bin bei allem. Das ist ein großes Bolloch. Okay. Also ich habe diesen Punkt vorhin auch nicht angeführt, um diesem Antrag irgendeinen negativen Touch zu geben oder wie immer man das jetzt bezeichnen möchte. Mir ging es einfach nur darum, jedem, der heute auch als Zuhörer hier ist, klarzumachen, wie der Ablauf gewesen ist. Okay? Das ist bitte nicht negativ zu notieren. Es ging mir einfach nur darum, klar zu sagen, dass bei mir beispielsweise niemand gewesen ist und hat gesagt, hey Bufo, komm bitte Donnerstag dazu. Alles andere nehmen wir gerne erstmal so zur Kenntnis. Gut. My Darkstar, du bist da noch am Mikrofon. Hast du noch einen Punkt anzubringen? Ja, du hattest mich ja abgebrochen. Das mag passieren. Dann bitte deine Chance. Die Gabriele hat ja ein wichtiges Thema angesprochen, nämlich die Qualität. Und ich glaube, dass wir uns da schon einig sind, dass wir eigentlich alle wollen, dass die Qualitäten, auch die Güte unserer Veröffentlichung, dass sie natürlich top sein soll. Das wünschen wir uns. Von der Basis und vom Vorstand auch. Wir haben euch gewählt, ihr sollt uns repräsentieren. Wir haben euch geehrt für eure gute Arbeit. Deswegen haben wir euch gewählt. Ihr wart die Besten, die da standen. Und die Mehrheit hat euch unterstützt. Deswegen habt ihr jetzt eure Ämter. Und ich glaube, dass wenn wir über Veröffentlichung in der Piratenpartei sprechen, dann kommt das darauf an, dass das Piratenbeiträge sind, die glaubwürdig sind, die gut sind und sie uns weiterhelfen. Und das heißt für mich, dass sie auch im Einklang sein müssen mit unseren Grundwerten. Und da hast du, Carsten, als erstes genannt, die persönliche Handlungsfreiheit, die es uns erlaubt, überhaupt die anderen Dinge, aus denen die Piratenpartei sich baut, zu erschaffen. Transparenz und Partizipation, um die mal zu nennen. Das heißt, wenn ihr die Qualität der Beiträge bestimmen wollt, dann würde ich euch bitten, das Maß dazu zu veröffentlichen. Aber nicht, indem ihr euch jetzt einzelne Sachen rauspickt und die dann auf einer Einzelargumentationsbasis niedermacht, sondern indem ihr da mal ein bisschen versucht, auch Politiker zu werden, die vielleicht mal Verantwortung für Millionen Menschen tragen. Die bezahlen nämlich das Gehalt dann von euch. Und worauf ich hinaus möchte, ist, dass es bei Beiträgen von der Piratenpartei nicht darum gehen kann, ob die Rechtschreibung, die Wortwahl oder irgendwelcher Formalfug, wie zum Beispiel die Farbe der Flagge, richtig ist. Sondern es geht darum, dass wir unseren Werten treu sind. Das heißt Partizipation. Wenn der Bettler von der Straße kommt oder der Migrant oder der Mensch aus der Psychiatrie, der überhaupt nicht mehr weiter weiß und der es vielleicht auch nicht so gut formulieren kann, wenn der sich einmal hinsetzt und sagt, ich habe hier was, hier ist keiner mehr und ich wollte hier noch mal was sagen, würdet ihr das für mich veröffentlichen, dass wir das nehmen und das so gut fertig machen, wie wir es können? Und ich persönlich halte das nicht für den richtigen Weg, wenn wir uns da hinsetzen und diesem Mensch erstmal den Beitrag zerflettern und sagen, guck mal hier, was du alles falsch gemacht hast. Jetzt mach es mal so, mach es mal so, mach es mal so, mach es mal so wie in der Schule. Das ist erbärmlich. Weil die Wirkung davon ist, dass der Erste gedemütigt ist und sich schämt, wie schlecht er war, und die anderen sich gar nicht mehr trauen. Und deswegen halte ich diesen Weg für den falschen Weg. Und den richtigen Weg, den ich vorschlagen würde, wäre, dass ihr auch mit drüber nachdenkt, wie ihr Menschen motivieren könnt, dass sie mit Begeisterung Beiträge schreiben, die dann durch die Menge und durch die Abstimmung in der Menge voneinander lernen und insgesamt besser werden können. Das fällt auf euch auch gut zurück. Und das finde ich halt so schade, dass das dann in so massives Gegeneinander läuft, dass ihr euch noch genötigt seht, dann andere Leute erstmal von ihren Sachen wegzukappen. Das ist einfach wirklich katastrophal gelaufen. Und das müsst ihr euch auch auf die Kappe nehmen, dass dann die Basis extrem frustriert ist. Und da würde ich euch nochmal bitten, wirklich drüber nachzudenken, wie ihr Menschen auch motivieren könnt. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Madaska. Mensch, Schädel, hast du noch einen Punkt dazu jetzt? Ich habe keinen Punkt dazu. Ich glaube, es ist alles gesagt und ich glaube, dass die Diskussion woanders stattfinden wird, so wie es sich jetzt gerade anfühlt. Das weiß ich nicht. Also eine Diskussion ist ja da und es ist ja nicht so, dass... Also ich empfinde uns als Bundesvorstand im Moment nicht so, als wenn wir der Diskussion nicht offen gegenüberstünden. Sollte das anders rüberkommen, dann würde ich da mal um ein Zeichen bitten. Also das wäre dann falsch aufgefasst, meiner Ansicht nach. Der Alios ist noch da, bitte. Ja, ich hätte sozusagen so ein bisschen so eine grundsätzliche Frage vielleicht an Lili oder die Leute, die bei euch sich da mit der Presse beschäftigen. Ich hatte den Job ja auch mal im Bufo und als ich damals angefangen habe, war die ganze Sache ein ziemlicher Closed Shop. Also es war halt ein bisschen, also es hatte nicht jeder Zugang, es war nicht ganz einfach, sich einzubringen. Und das haben wir damals dann alles ein bisschen aufgemacht, haben die Mailinglisten aufgemacht und die Pads und so. Ich halte das auch heute noch für den richtigen Weg. Kann man natürlich kritisieren und sagen, ja, da können dann auch andere Leute vorher schon die PMs lesen, während die in der Entstehung sind und sowas alles. Aber es kam ja eben auch schon im Beitrag vom Darkstar die Worte so Partizipation und Transparenz und so. Von daher halte ich das bis heute noch für richtig. Was ich jetzt so mitverfolgt habe, ist so ein bisschen die neue Richtung, in die es gehen soll, beispielsweise, dass jetzt erstmal die Pad-Zugänge von den Aktiven zugemacht wurden. Wieder so ein bisschen ein Weg zurück zum Closed Shop, der ist halt dann schwer und man muss irgendwelche Aufnahme Prüfungen oder sowas machen, um teilnehmen zu können. Und da wäre jetzt so ein bisschen meine Frage, ist das die Richtung, in die ihr gehen wollt? Also das wieder eher in so einen Closed Shop zu verwandeln, die Pressearbeit? Oder jetzt vielleicht auch gerade nach der Diskussion, die wir bisher hatten und in den letzten Wochen gelaufen ist und vielleicht auch zumindest bis zu der Zeit, wo diese neuen Ausschreibungen durch sind und sich neue Leute gefunden haben und das Team sich gebildet hat, ist nicht sinnvoll, zumindest bis dahin erstmal mit der Arbeitsweise, die bisher da war, die sozusagen erstmal wieder aufzumachen und damit weiterzuarbeiten. Und ja, die Frage wäre halt, soll es wieder ein bisschen in Richtung Closed Shop gehen oder eher offen und das im Prinzip jeder Pirat, der sich beteiligen will, ob nun Lektorat oder wie auch immer, sich beteiligen kann. Darf ich mal kurz, weil ja, das ist eine Geschichte, ganz ehrlich, das würde ich jetzt ganz gerne mal so für mich sagen und beantworten, weil inzwischen bin ich so weit, dass mir das schwer fiele, auf der Basis dann weiterzuarbeiten, aus einem simplen Grund. Ich habe jetzt dieses eine Beispiel genommen und das ist wirklich noch ein recht guter Text. Von jemandem, den ich für gefestigt genug halte, dass er mit der Kritik zurechtkommt. Ich habe im Verlauf der Pressearbeit jetzt während dieses Vorstands da auch teilweise wirklich ganz andere Erfahrungen gemacht. Und es ist halt schwierig. Es ist wahnsinnig schwer, wenn du Leute hast, die motiviert sind, die gerne mitarbeiten möchten, die gerne was tun möchten, wo du aber siehst, eigentlich muss ich die noch schulen, denen dann zu sagen, pass auf, der Text, den du abgeliefert hast, das ist eine tolle Intention, aber wir hängen da wirklich ewig dran, bis wir das Ding lektoriert haben. Und du stehst dann halt da, weil das beleidigt. Ich meine, du hast ja gehört, was mein Darkstar eben gesagt hat. Ne? Du kannst deine Kritik so sachlich formulieren, wie immer du möchtest. Du trittst immer irgendeinem auf den Schlips. So, und jetzt stehen wir halt im Moment vor der Frage, machen wir einen Closed Job, holen wir uns Leute, von denen wir wissen, sie können. Und machen da einfach noch einen kleinen Turbo rein, damit wir einfach auch insgesamt etwas schneller werden. Oder lassen wir es offen? Lassen wir jeden mitarbeiten? Dann müssten wir aber tatsächlich auch wirklich fortlaufend schulen, was ich für meinen Teil auf jeden Fall sehr gerne täte. Aber wo man dann eben dann auch dasteht und auf Twitter und per E-Mail und per Telefon und auf allen Kanälen dann auch wirklich sich fürchterlich Watschen abholt. Und das ist halt eine Sache, die entsetzlich Nerven kostet. Mich jedenfalls. Mich hat es so viel Nerven gekostet, dass ich mich eine ganze Zeit lang komplett aus der Pressearbeit rausgeholt habe. Ich habe meinen PET-Zugang abgegeben. Ich bin nicht mehr auf der Pressemailingliste. Also PET-Zugang habe ich inzwischen wieder, aber ich hatte ihn abgegeben und ich wollte damit wirklich nichts mehr zu tun haben, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Ich kann dir also beim besten Willen nicht sagen, welche Richtung ich da besser fände und deswegen würde ich es tatsächlich ganz gerne nochmal mit Lilly diskutieren. Vielen Dank, Astrid. Bastian, guten Abend. Ja, kann man mich hören? Weil ich bin hier auf dem Notstrom, wir haben nämlich so einen Totalausfall. Jetzt kann man dich hören. Ja, danke schön. Ich habe eine ganz einfache Frage. Wer ist denn zurzeit vom Vorstand für die Pressearbeit zuständig? Dankeschön. Die Frage ist einfach zu beantworten. Die Verantwortung der Pressearbeit liegt im Moment beim politischen Geschäftsführer, in dem Fall bei Lilly. Man möge mich korrigieren, Lilly. Ja, ist richtig. Und wenn ich mal eine Weile todkrank sein sollte, dann kümmert sich Carsten darum. Auch das ist richtig. Privacy-Wurst, bitte. Nun, ich persönlich bin ja der Meinung, dass die Presse und Öffentlichkeitsarbeit tatsächlich das Aushängeschild dieser Partei ist. Und dass es genau das ist, wie wir außerhalb dieser Partei wahrgenommen werden, wie wir von den Pressevertretern wahrgenommen werden und wie die im Teil über uns schreiben. Ich merke, wie das auf kommunaler Ebene ist. Hier wird relativ viel in Berlin dann veröffentlicht, zum Beispiel über unsere BVV, dann in Mitte. Und ich weiß, was das für eine Arbeit ist, dort einen ganz einfachen Artikel, der ja erstmal so hingeklatscht wird, weil wir über dieses Thema irgendwas schreiben wollen, bis der endlich fertig ist. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das auf Bundesebene noch durchaus weitaus mehr ist. Und die Leute, die da sitzen, machen das alles ehrenamtlich. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn man da jetzt wieder jeder kann wieder was schreiben und jeder kann was machen. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt von der Qualität und von dem Bild, das wir nach außen erzeugen. Und ich meine, ich persönlich würde auch nicht lektorieren, weil ich einfach sage, ich bin dafür gar nicht gut genug. Das gestehe ich mir selber ein. Aber dann zu sagen, naja, nur weil du lektorieren willst, darfst du das jetzt machen. Ja, es kann halt nicht jeder Tischler sein und einen Tisch bauen, sondern Schuster bleibt bei deinen Leisten. Und da ist mir dann die Qualität, wie wir uns nach außen präsentieren, lieber als die Masse. Vielen Dank. Ja, My Darkstar, noch was Wesentliches bitte? Weil, seid mir nicht böse, ich würde aber ganz gerne, wir haben ja noch mehrere Anträge, ansonsten dann irgendwann auch mal zu der Abstimmung kommen. Bitteschön. Also zum Thema Masse will ich nur eben kurz sagen, dafür hatte die Bundeswehr das Quorum ausgearbeitet. Und das war aus meiner Sicht eine wirklich gute Idee, weil das halt auch ein Maß ist, was man gut vertreten kann. Das könnt ihr auch gut vertreten, dass ein Beitrag publiziert wurde, auch wenn ihr ihn persönlich gar nicht teilt. Dann könnt ihr immer noch bei der Gelegenheit sagen, es war demokratisch abgestimmt. Und das hat das Quorum erreicht. Und damit kann man es begründen, dass das publiziert wurde, auch wenn man das selber gar nicht gut findet. Dann kann man immer noch mal auf die Piratenwerte hinweisen. Sonst ist es wieder so, dass man sagen muss, der hat das gemacht und ich fand das scheiße. Das ist wirklich gut. Vielen Dank, sicherlich, aber auch so ein Quorum lässt sich ja mit den entsprechenden Stimmen erreichen. Das ist natürlich auch eine Frage. Also so ganz einfach ist es, glaube ich, nicht in der Beziehung. Ysan, dich würde ich gerne noch dran nehmen. Dankeschön. Ich mache es auch ganz kurz. Ich möchte nur anfügen, dass es ja bei den nicht veröffentlichten Texten nicht nur um Pressemitteilungen geht. Da sehe ich durchaus die Forderung, dass die sehr gut sein müssen und dass die so ausgerichtet sein müssen, dass Pressevertreter die auch lesen, verstehe ich. Aber wir reden ja hier nicht nur über Pressemitteilungen, sondern es geht auch um Texte für unsere Bundesseite, wo einfach was hin soll, wo Leute, die sich für Piraten interessieren, sich mal Infos abholen. Und vielleicht sehe ich das falsch, aber ich denke, da muss es ja jetzt nicht so tausendprozentig sein. Nur die Information soll ja rüberkommen. Okay, vielen Dank dafür. Astrid, du hast noch eine Wortmeldung? Ja, das würde ich gerne beantworten. Isan, so leid es mir tut, die Texte im Blog sollten ebenfalls möglichst gut sein und möglichst so sein, dass man sie schnell und leicht erfassen kann. Same goes for Flyer-Texte. Da sind wir auch nicht die absoluten Bringer. Und für so diverses andere auch. Das hier war jetzt ein reines Beispiel zu dem, worüber ich generell rede. Wie gesagt, es ist ja nicht so, dass ich die Motivation nicht anerkennen würde und den Willen, das wirklich alles richtig gut zu machen. Aber es muss dann halt wirklich auch sitzen. Und das ist so ein bisschen das Problem, wenn du dann dastehst und nicht weißt, wie du den Leuten sagen sollst, du, der Text, der muss ganz massiv überarbeitet werden. Das ist wahnsinnig schwer. Okay, vielen Dank. So, jetzt seid mir nicht böse. Tensor. Ich mach's auch ganz kurz. Darum würde ich dich auch bitten, weil, ja, wie ich eben schon sagte, bevor ich Isan und den Rest nochmal dran nahm, mal in die Abstimmung gehen bei dem ersten Antrag jetzt. Ich möchte nur nochmal die Frage stellen an die Verantwortlichen des BUFOs, wo denn mal überhaupt eine Rückkopplung zur Qualität an die Autoren erfolgt ist. Also mir persönlich, was meine Texte angeht, ist dort nicht ein einziger Fall bekannt. Ich kenne andere Autoren, die auch keine Rückmeldung bekommen haben. Also ich bitte doch schon, dann auch bei der Wahrheit zu bleiben und nicht so zu tun, als ob das dann auch so schwer war und dass ich mich ja beleidigt fühlen könnte. Nein, ich fühle mich beleidigt, wenn ich ignoriert werde. Und das passiert mir persönlich seit eigentlich mehreren Monaten schon. Und es trifft auch nicht nur mich. Es gibt andere Autoren, die einfach deshalb nicht mehr schreiben. Das ist ein Fakt. Und okay, ich belege den auch gerne mit Namen, aber ich wollte ja kurz machen. Das war's. Okay, vielen Dank. Ignoriert sollst du natürlich nicht werden. Das sollte niemand, weil da gebe ich dir natürlich recht. Aber jetzt seid mir nicht böse, wenn ich das nicht en Detail hier noch widerlege oder gegenlege oder wie auch immer. Thomas, ja, sorry. Genau. Kleiner Abschlussruhr, weil ich eigentlich ja betroffen bin durch diesen schönen Presseartikel. Sorry, sei mir nicht böse. Ich möchte einmal in diese Abstimmung gehen, damit wir jetzt mit diesem Antrag auch vorankommen, den Michel hier eingestellt hat. Wenn es keine weiteren Fragen aus dem Bundesvorstand mehr gibt, dann würde ich jetzt um die Stimmen bitten. Ich habe ein Problem, das abzustimmen, weil zur Kenntnis genommen habe ich es ja. Da gibt es kein Dafür, Dagegen. Mir geht's genauso. Okay. Also ich kann maximal Enthaltung reinschreiben, aber... Bitte, okay. Gabriele repariert das schon. Genau, das ist schon... Wunderbar. Gabriele hat das insofern im Pad so umgedeutet, so wie es auch im Titel steht. Dafür wurde dort in diesem Fall zur Kenntnis genommen. Ich komme gar nicht dazu, mich einzutragen hier. So, ich kann dem Antragsteller, in dem Fall lieber Michel, dir mitteilen für den Landesvorstand NRW, dass der Bundesvorstand mit einer Enthaltung den vorgebrachten Antrag, so wie er dort im Rettenmein schriftlich hinterlegt ist, zur Kenntnis genommen hat. Und ich möchte ganz deutlich darauf hinweisen, dass dieses zur Kenntnis genommen, das bekommt leider immer ab und an einen sehr negativen Touch. Und das ist es definitiv nicht. Für mich, und da kann ich nur für mich sprechen, ich nehme hier ganz klar zur Kenntnis, dass wir hier Defizite haben, was nicht heißen soll, dass ich nicht der Überzeugung bin, dass das, was wir im Moment tun, richtig ist. Aber für mich ganz wesentlich zur Kenntnis, dass nicht alle erkennen, ob das richtig oder falsch ist oder dass es andere Meinungen dazu gibt, okay? Gut, dann wären wir mit dem soweit durch. Ist das soweit erstmal okay, ja? Kommen wir zum Punkt 4.4. Das ist das Ticket 42663. Carsten, darf ich kurz unterbrechen? Selbstverständlich. Lilly bittet darum, die beiden Folgeanträge NÖ zu behandeln, weil darin personenbezogene Daten vorkämen. Okay. Von meinem Standpunkt aus okay. Okay. Gibt es da weitere Wortmeldungen zu? Keine. Gut, dann ziehen wir die beiden Anträge in den auch weiter unten noch beantragten nicht öffentlichen Teil. Ich darf da nichts zu sagen, oder? Du kannst gerne, bitte, Entschuldigung. Ihr könnt das schon so machen. Das ist nur strategisch sehr unklug. Davon ab, dass sowieso jeder weiß, um wen und was es geht. Ist die Diskussion wieder in den NÖ-Teil zu ziehen, glaube ich, so ziemlich das Schlimmste, was ihr machen könnt. Aber ihr könnt das machen, wie ihr wollt. Ich wollte das nur zu bedenken geben. Auch das nehme ich zur Kenntnis. Wo ist denn das Problem bei dem Antrag mit dem Pressekonzept? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Bei dem anderen vielleicht schon, aber bei dem weiß ich jetzt nicht. Deswegen hatte ich eben gefragt, gibt es Wortmeldungen aus dem Bundesvorstand heraus? Bezieht sich tatsächlich auf den letzten. Also, dann fangen wir jetzt nochmal von vorne an. Also auf den Geschäftsbereich Verantwortung für die Pressearbeit, Lili, ja? Ja, das ist, weil hier immer alles im Blog durchgelesen wird, deswegen habe ich jetzt nicht. Nee, ich, pass auf. Alles gut. Ich reiße das jetzt das Wort nochmal an mich. Wir waren eben, und ich wiederhole mich da, beim Punkt 4.4. Geschäftsbereich Verantwortung für die Pressearbeit, das Ticket 42663. So, und dann kam Sebastian und sagte, Lili bitte darum, die beiden weiteren in den nicht öffentlichen Teil zu ziehen. So, Lili, jetzt an dich. Also gibt es diese Anforderung deinerseits, den in den nicht öffentlichen Teil zu ziehen? Dann würde ich dich um dein Wort jetzt bitten. Das ist eine allgemeine Sache, dass wir ja Sachen mit Personenbezug immer im nicht öffentlichen Teil behandeln. Also ob das jetzt um mich geht, um dich oder um irgendwen anders. Das würde ja auf den 4.4 zutreffen. Der 4.5 ist sozusagen von Personenbezug frei. Also noch aus meiner persönlichen Sicht. Nochmal für alle verständlich. Du möchtest bitte den Antrag 42663 aus 4.4 in den nicht öffentlichen Teil ziehen. Schlage ich vorher. Okay, danke. So, dann hat Michelle schon etwas dazu gesagt. Das bleibt bestehen, Michelle. Ja, ich finde, es macht einfach keinen Sinn, wenn ihr über Geschäftsbereiche redet, das mit dieser Begründung nicht öffentlich zu tun. Okay. So, Tobias, du hattest dich dazu noch geäußert. Das betraf jetzt aber dann den übernächsten Antrag, richtig? Also bei dem war mir klar, dass wir das nicht öffentlich behandeln müssen. Aber bei dem 4.4, wenn es um Geschäftsbereich geht, sehe ich jetzt auch kein so großes Drama, darüber zu reden. Also ich würde schon gerne darüber abstimmen, ob wir das jetzt nicht öffentlich machen oder nicht. Gut. Dann machen wir das ganz einfach. Ich werde abfragen, wer dafür ist, das nicht öffentlich zu behandeln. Einfaches kurzes Ja oder Nein. Dorle, bitte. Wir können das gern öffentlich behandeln. Danke, Tobias. Öffentlich. Astrid. Es geht um den 4.5er, ne? Nee, um den 4.4er. Enthaltung, da beziehe ich mich auf Lili. Lili, bitte. Enthaltung, weil es mich betrifft. Enthaltung? Weil es mich betrifft, ja. Okay. Lothar? Da die Betroffenen gesagt haben, sie würden es gern nicht öffentlich sehen, bin ich für nicht öffentlich. Dankeschön. Petra? Nicht öffentlich. Dankeschön. Sebastian? Enthaltung, Moment, ich schaue noch. Thomas? Ja, da sich der letzte Antrag von einem neuen Verantwortlichen spricht, bezieht er sich auf den vorhergehenden Antrag. Insofern kann ich den hier nicht abstimmen. Oh, Leute. Puh. Thomas, was heißt nicht abstimmen? Enthaltung oder? Ich bin dagegen, den jetzt vorzuziehen. Das war doch erstmal nur ein Meinungsbild, oder? Ja, okay. Ich wollte nur wissen, was. Ja, okay. Sorry, jetzt habe ich ein Missverständnis. Nee, es wird doch nichts vorgezogen. Es wird nichts vorgezogen. Nee. Es geht nur darum, kommt dieser Antrag in einen NÖ-Teil oder nicht? Ja, genau. Also dann macht man im NÖ-Teil, weil er bezieht sich direkt auf den Antrag vorher. Den kann ich gar nicht jetzt behandeln. Ich kann nicht irgendwas beschließen, wenn ich das vorher nicht neuen Verantwortlichen, und da steht das Wort neu drin für mich. Aber wie gesagt, es ist um 10, ich gehe gleich ins Bett, also macht was er will. Gut, ich schließe mich dem an, was Lothar gesagt hat. Das ist das für mich Maßgebende. Derjenige, der betroffen ist, möchte das im nicht öffentlichen Teil behandelt werden. Von daher stimme ich dem zu. Ich ziehe den Antrag zurück. Vielen Dank. Nicht öffentlich braucht ihr den nicht behandeln. Das ist völliger Blödsinn. Gut, das ist eine Meinung, die nehmen wir so auf. Der andere ist damit zurückgezogen. Kommen wir zu 4.5. Pressekonzept der Bundes-PR. Das ist der Antrag 42664. Der Bundesvorstand trägt dem der neuen Verantwortlichen für die Pressearbeit auf, das Pressekonzept der Bundes-PR umzusetzen. Da bin ich bei Thomas. Gibt es Fragen dazu? Anmerkung? Bitteschön. Ja, neu wie neu. Weißt du, neu kann ja auch alt sein, von daher ist es relativ wurscht. Also im Prinzip das Wort neu können wir an der Stelle, denke ich, dann auch ignorieren. Und insofern, denke ich, können wir das auch ohne weiteres durchsprechen. Okay. Weitere Wortmeldung dazu? Ich für meinen Teil finde, dass derjenige, der neue Verantwortliche, da freie Hand haben soll. Der kann entscheiden, was er will, in Bezug auf wie er die Pressearbeit gestaltet, dass er sich einen Beauftragten findet, der seinerseits, also das muss letzten Endes dann noch kein Vorstand sein, der das macht, dass er sich einen Beauftragten findet, was auch immer. Also derjenige, der sich dafür verantwortlich erklärt, soll dann da freie Hand haben. Da würde ich persönlich ihm als Bufo gar nicht reinreden wollen. Vielen Dank. Oder ihr, Entschuldigung. Okay. So. Also das heißt, es gibt natürlich für mich dann nachher in der Umsetzung gewisse Anforderungen an den Stil, sozusagen. Aber ich tue mich da schwer, jetzt quasi rein zu regieren. Gut, nochmal danke. Am Mikrofon, My Darkstar. Ich würde jetzt doch nochmal gerne die Chance nutzen, mal den Vorstand überhaupt mal um eine inhaltliche Befassung mit dem Thema zu bitten. Entschuldigung, der Vorstand befasst sich seit, und jetzt sei mir nicht böse, seit Wochen inhaltlich mit diesem Thema. Ich weiß nicht, wie du da drauf kommst. Und nimm es mir übel oder auch nicht, dich hier hinzustellen und dem Vorstand zu sagen, er würde sich damit dich inhaltlich beschäftigen. Es tut mir leid. Also entweder wir bleiben jetzt argumentativ auf einem Level oder wir lassen es einfach. Weil bei dir nehme ich aus deinen Beiträgen unterschwellig immer wieder leichte Beleidigungen wahr. Und ich würde dich jetzt ernsthaft darum bitten, deine Wortwahl und deine Argumentation zu überdenken, damit wir hier auf dem Level bleiben können, den wir seit 20.30 Uhr hier haben. Es wird immer später. Es wird nicht besser dadurch. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Meine Frage ist folgende, die ich dazu stellen wollte. Was ist euer Maß für Qualität? Warum glaubt ihr, euch das anmaßen zu können, die Qualität von Beiträgen anderer überhaupt bewerten zu können? Und wie haltet ihr es mit dem Thema Verantwortung von Beiträgen? Wenn ich zurückkommen darf, bitte. Ganz kurz möchte ich hier einwerfen. Wir haben gerade einen Antrag, der beinhaltet, der Bundesvorstand trägt dem der neuen Verantwortlichen für die Pressearbeit auf das Pressekonzept der Bundes-PR umzusetzen. Von daher weiß ich nicht, wie du jetzt zurückkommst auf die Qualität, möchte sie aber gerne beantworten. Wir werden in verschiedensten Funktionen immer wieder Menschen haben, die in irgendeiner Art und Weise etwas beurteilen müssen. Warum? Weil sie nämlich mit ihrer Verantwortung, mit ihrem Namen in dieser Verantwortung stehen werden. Von daher wird es immer wieder irgendjemanden geben, der diese Qualität beurteilen muss, ob das der Bundesvorstand ist oder eine SG oder eine AG oder ein wer auch immer. Wir werden daran nicht vorbeikommen. Wir können nicht den BPT jede Pressemitteilung abstimmen lassen, ob die Qualität richtig wäre oder nicht. Wir können uns gerne darüber unterhalten, ob die Beurteilung der Qualität hinterher richtig war, aber nicht darüber, ob Menschen Qualität beurteilen werden. So. Bastian, bitte. Ja, eine ganz klare Nachfrage auf klare Stellung. Ich fand es sehr gut, dass gerade gesagt wurde, dass ihr euch seit langer Zeit mit diesem Thema, was ja wirklich zu hohen Wellen hier offensichtlich schlägt, sonst würden wir ja jetzt nicht immer noch da sitzen, dass ihr euch da sehr intensiv mit befasst habt. Das nehme ich auch an, dass das nicht an euch vorbeigeht. Aber vorhin wurde auch gesagt, dass man von diesen Dingen ja gar nichts weiß. Also das, vielleicht habe ich da eine Wahrnehmungsstörung, aber vielleicht kann mir das der Herr Marsching bestätigen, dass ihm gerade gesagt worden ist, dass dieser Antragsgedöns sehr kurzfristig gewesen sei und man müsse sich darauf einstellen. Und das passt irgendwie aus meiner Sicht nicht zusammen. Und das bitte ich aufzuklären. Dankeschön. Das kann ich relativ einfach aufklären. Der Bundesvorstand hat eine Geschäftsordnung. In dieser Geschäftsordnung steht drin, dass Anträge an den Bundesvorstand 6 Tage vorher eingehen sollen. Ich habe in der letzten Bundesvorstandssitzung oder in der davor Anträge abgelehnt, sie zu behandeln. Warum? Weil sie diese Frist nicht eingehalten haben. Das war eigentlich die Nachricht, die ich damit rüberbringen wollte. Alius, bitte. Ja, meine Frage wäre sozusagen vom Antrag. da geht es ja um das Konzept der Bundes-PR. Ihr habt euch ja lange damit befasst, wie du eben meintest. Also was sind sozusagen die Punkte, die ihr da vielleicht gut dran findet und was sind die Punkte, die ihr vielleicht nicht so gut dran findet? Weil, wenn ich das ja richtig verstanden habe, gibt es ja sozusagen ein neues Konzept. Und da wäre jetzt die Frage, zu einer inhaltlichen Bewertung dieses Konzeptes der Bundeswehr. Die Problematik dabei, das bitte ich auch nicht misszuverstehen. Wir haben von Menschen aus dieser Servicegruppe, Arbeitsgemeinschaft, wie auch immer wir das jetzt bezeichnen wollen, PRÖA, haben etwas entwickelt, wie so zum Beispiel diese Dinge, die auch der MyDarkStar brachte mit einem Quorum und dergleichen. Da haben wir einen kompletten Sonntag mit bei der Klausur verbracht, wo auch der Thomas Gansko dankenswerterweise anwesend war, um uns als Ansprechpartner gegenüberzustehen. Der Bundesvorstand hat sich eigentlich darauf geeinigt, dieses in der Form so nicht annehmen zu können. Warum? Das ist jetzt sehr vielfältig. Und würde, glaube ich, diesen Rahmen jetzt hier auch komplett sprengen, wenn wir da jetzt in die einzelnen Details nochmal wieder eingehen würden. Das sind Diskussionen gewesen, die auch in den Redaktionssitzungen geführt wurden. Wie gesagt, wir haben das mit in die Klausur genommen, wir haben es besprochen und das ist das, was ich damit meinte, als ich sagte, wir haben uns da schon sehr intensiv mit beschäftigt. Gut. Gibt es noch Fragen aus dem Bundesvorstand zu dem Punkt 4.5, Pressekonzept der Bundes-PR? Das scheint nicht der Fall zu sein, dann würde ich da jetzt in die Abstimmung gehen wollen. Bitte tragt eure Stimmen entsprechend ein, 4.5, dagegen, dafür, Enthaltung. Gut. Dagegen sind Tobias, Thomas, Astrid, Lothar, Dorle, Carsten, Lilly und Petra. Enthaltung der Sebastian. Ich teile dem Antragsteller mit, lieber Michel, entschuldige bitte. Der Antrag ist in der Form so abgelehnt. Antragstext. Bitte der VL, der Versammlungsleitung, der wahrscheinliche Versammlungsleitung vom BBT 18.1 zur Änderung der Tagesordnung. Das ist das Ticket 42667. Der Vorstand möge auf seiner Sitzung am 17.05. hilfsweise im Umlauf beschließen. Der Vorstand bittet das Team der potenziellen Versammlungsleitung auf die Tagesordnung des Bundesparteitags, den Tagesordnungspunkt gegebenenfalls Wahlen zu Vorstandsämtern an geeigneter Stelle aufzunehmen und an geeigneter Stelle zu veröffentlichen. Begründung auf Wunsch der potenziellen Versammlungsleitung, Vermeidung von Einfechtung, Bekanntgabe auf Grundlage von § 9b Absatz 2 der Satzung. Der Antrag ist von Sebastian. Sebastian, möchtest du dazu noch was sagen? Ja, ich kann das ganz knapp ergänzen. Also ich denke, dass wenn die Möglichkeit besteht, dass verschiedene Anträge reinkommen, die sich mit Vorstandspositionen beschäftigen, ist das Letzte, was ich persönlich jetzt gerne möchte, dass an diesem Wochenende GO-Schlachten oder Ähnliches bestritten werden, weil im Fokus des Wochenendes eigentlich unsere Aufstellungsversammlung und die Wahl und Kür der neuen Kandidaten stehen soll, da sich immer wieder Unsicherheiten und selbst unter Umständen im Fall von ohne Unsicherheiten GO oder juristische Schlachten ergeben, will ich das damit gerne vermeiden. Vielen Dank, Sebastian. Gibt es Fragen aus dem Bundesvorstand dazu? Ja. Lothar, bitte. Zwei Fragen. Erste, gibt es einen Antrag, der gestellt worden ist, auf Abwahl von einem oder mehreren Vorstandsmitgliedern? Und die zweite Frage, plant jemand von euch zurückzutreten? Zur ersten deiner Fragen. Mir ist kein Antrag bekannt. Zur zweiten Frage, die kann ich nur für mich beantworten. Nein. Nein. Nein. Nein. Nein. Für mich auch ein Nein. Und von daher sehe ich keine Notwendigkeit, eine Vorstandswahl dort einzubringen. Vielen Dank, Lothar. Gibt es weitere Fragen? Also ich habe die Frage noch nicht beantwortet. Ich kann jetzt nur sagen, das ist eine Entscheidung, die heute getroffen wird. Es vergeht noch bestimmte Zeit. Und ich denke, ich habe aber auch ausreichend Gründe aufgeführt, warum ich das für sinnhaft halte, wie es nachher vor Ort ist. Ich weiß nicht, wer genau das zu diesem Zeitpunkt alles abschätzen kann. Es gibt ja auch andere Möglichkeiten, hier entsprechend dann Anträge oder sonstige Anträge aufzurufen, sodass es gar nicht mal unbedingt allein auf der Frage basiert, wer von uns gerne zurücktreten möchte. Anmerkung. Bitte, Astrid. Wenn ich jetzt so an den letzten Bundesvorstand zurückdenke, da war so ein Generalsekretär, den haben wir gewählt, in Wolfenbüttel, und der ist relativ bald nach seiner Wahl zurückgetreten. Wir hatten dann deutlich später einen Bundesparteitag, auf dem ein solcher Tagesordnungspunkt nicht aufgeführt war. Selbst wenn ein Abwahlantrag auf dem Bundesparteitag als sonstiger Antrag gestellt würde, worin bestünde denn jetzt bitte die Notwendigkeit, dann jemanden nachzuwählen, sollte jemand von uns abgewählt werden? Du hast jetzt den bisherigen Generalsekretär genannt. Der hat sich mit dem glorreichen Thema P-Shop beschäftigt. Das tue ich derzeit auch. Gleichzeitig bin ich den Geschäftsbereich Datenschutz. Es wäre also durchaus sinnvoll, ich weiß nicht, wer von euch Interesse hätte, das Thema, den Geschäftsbereich Datenschutz dann zu übernehmen. Falls keiner von euch dazu Lust hat, dann wäre das eine Möglichkeit. Das mag sich jetzt flapsig anhören, aber nur so als Gedanke. Michel, eine Wortmeldung vom Mikrofon. Ja, dieser Antrag ist ja von der VL länglich diskutiert worden und einstimmig positiv beschieden worden, der potenziellen VL natürlich. Die Argumente sind genannt und ich glaube, das Hauptargument ist, dass genau diese Frage gerade gestellt wurde, nämlich: Warum sollten wir das einbauen? Wenn einer zurücktritt, ist ja Pech gehabt. Und genau das ist der Punkt. Die Diskussion darüber, was der entsprechende Satz in 9a3 der Satzung sagt, eine On-Site-Satzungsauslegungs- und GO-Schlacht zu vermeiden, indem man sagt, okay, komm, wir nehmen den Punkt auf und vermeiden, dass dann plötzlich auf dem Parteitag darüber diskutiert wird, ob der Parteitag jetzt eine Nachwahl macht oder nicht. Das kann man einfach vermeiden, indem man von vornherein sagt, komm, wir nehmen den Punkt auf. Wenn es keinen Rücktritt und keinen Antrag gibt, dann verfällt der Punkt. Wenn es einen gibt, haben wir diese ganze Zeit, die für die Diskussion draufgehen würde, gespart. Dass gerade diese Nachfrage kam, ist der beste Beweis dafür, dass wir diesen Punkt eigentlich brauchen. Davon oder dazu eine Nachfrage von mir, wenn das ein formaler Akt ist, warum haben wir das denn nicht bei jedem BPT in der TO, wo keine Vorstandswahlen stattfinden? Das musst du mich nicht fragen. Ich habe dieses Thema mitdiskutiert in der VL. Wir sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas passieren könnte, ist relativ hoch und wir wollten mit diesem Antrag einfach die Ruhe reinbringen, dass man sich über das Thema nicht mehr unterhalten muss. Ich verstehe die Angst davor nicht. Ich habe eher Angst davor, dass wir auf dem Parteitag in längliche Diskussionen gehen, als davor, den Punkt jetzt in die TO aufzunehmen. Wortmeldung. Bitte. Okay. Nehmen wir mal ganz kurz an, dass auf dem kommenden Bundesparteitag spontan jemand losspringt, einen sonstigen Antrag auf Abwahl irgendeines Vorstandsmitgliedes oder des gesamten Bundesvorstands formuliert und die entsprechende Unterstützung bekommt. Der kommende Bundesparteitag ist der Aufstellungsversammlung für die Europawahl gewidmet und dem Beschluss des Programms. Wenn irgendjemand sowas machen würde, dann würde ich persönlich das als parteischädigendes Verhalten betrachten, aus einem simplen Grund. Ich arbeite auch schon seit längerem in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Wir alle wissen, dass Journalisten, wenn sie schlechte Nachrichten zu berichten haben, diese auch berichten. Und was glaubt ihr wohl, worüber ein Journalist berichten würde, wenn so ein Antrag käme? Würde der schreiben, die Piratenpartei hat tolles Programm? Würde der schreiben, die Piratenpartei hat tolle Kandidaten aufgestellt? Oder würde der schreiben, ach, die braucht er nicht zu wählen, die sind sich ja immer noch nicht einig und streiten sich und kloppen sich die Köpfe ein? Was würde der wohl schreiben? Okay, ich hätte noch mal eine Nachfrage an Michelle. Könntest du bitte noch mal ans Mikrofon kommen, bitte? Michelle, für mich zum Verständnis. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann soll das auch mit aufgenommen werden, falls irgendjemand aus diesem Bundesvorstand zurücktreten würde. Ist das richtig? Wir haben diskutiert über den Punkt GO-Schlacht über die Auslegung des 9a3. Da geht es sowohl darum, dass jemand zurücktritt, als auch um die dort genannte geheim abzustimmende Abwahl, die möglichen, wie soll ich das sagen, Regularien zu dieser Abwahl, wie dass die Juristen vom Dienst sich schon mal die alten Satzungen nehmen können, die dann entsprechend ausgelegt werden müssten, weil sie dann weiter Gültigkeit haben, denn darauf bezieht sich dieser Satz und. Ist eigentlich egal, ob Abwahl oder Rücktritt. Okay, das war für mich jetzt nochmal das Wesentliche. Vielen Dank. Ja, dann war der Gordon, der ist geflüchtet. Dann fehlt mir wieder so ein bisschen der Ablauf hier, wer zuerst wann wo war. Ich fange mal an jetzt mit Thomas Ney, bitte. Ja, ich will nur ganz kurz anmerken, dass unsere Partei vielleicht nicht die besten Erfahrungen mit Spontankandidaturen gemacht hat. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass jetzt tatsächlich der Fall eintreten sollte, dass wir zumindest die Möglichkeit hätten, ein Mitglied für den Bundesvorstand nachzuwählen, wenn ich mir dann vorstelle, dass dann da diese wilden Spontankandidaturen losgehen, bin ich mir nicht sicher, ob da tatsächlich ein fruchtbares Ergebnis bei rauskäme. Okay, vielen Dank. Bastian, bitte. Ja, also zuerst mal eine kurze Nebenbemerkung. Also so wie auch eingefordert ist, dass man als Bundesvorstand nicht bedroht werden möchte, möchte ich auch nicht als Mitglied bedroht werden. Das mal so. Ja, also letztendlich ist der Bundesparteitag das oberste Gremium und es trifft seine Entscheidung in freier, souveräner Art und Weise. Es ist aber immer gut, wenn man vorbereitet ist. Und natürlich kann es sein, dass wenn der Tagesordnungspunkt Wahlen nicht draufsteht, dass man das anfechten könnte, wenn dann doch gewählt wird. Da hat ja auch gerade, ich meine, dankenswert, ein 32er BGB reingepostet, etc. Was ich empfehlen kann, wäre tatsächlich Folgendes. Wenn es jetzt innerhalb der 14-Tage-Frist also einen sonstigen Antrag gäbe, dann würde ich den halt tatsächlich auch verteilen. Nicht nur, dass der irgendwo im Wiki versteckt steht. Darf ich dich kurz unterbrechen? Entschuldigung, aber sonstige Anträge haben keine Antragsfrist. Genau, das ist das Problem. Ja, doch, prinzipiell schon. Und dann muss man entscheiden, ob man sie auch behandelt und so weiter und so fort. Es gibt schon diese 14-Tage-Frist letztendlich, die ist eingeübt. Gleichwohl, wenn es eine alternative Tagesordnung geht, und das wäre mir eigentlich persönlich wichtig, wenn es die gäbe, weiß ich ja nicht, dann würde ich den Vorstand auffordern, dass man das entsprechend dann auch verteilt. Und die Anfechtung und die ganzen Vertretungsschwierigkeiten, die dann eventuell entstehen können durch eine Anfechtung, damit zumindest ansatzweise zu beseitigen. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Kleiner Hinweis von mir dazu. Die vom Bundesvorstand mitverschickte TO ist eine vorläufige TO. Es können selbstverständlich grundsätzlich weitere Tagesordnungspunkte ergänzt werden oder Tagesordnungsvorschläge gemacht werden. Der BPT bestimmt erst in Sömmerda am 9.6. über die anzunehmende TO. Störend tut mich hier, dass ich als Bundesvorstand eine Entscheidung treffen sollte, ob eine Neuwahl stattfinden kann oder nicht, wenn noch überhaupt kein Antrag da ist. Hier ist für mich jetzt aber entscheidend, dass die Versammlungsleitung, so wie Michelle es ja auch nochmal klar gemacht hat, diese Empfehlung auch ausspricht, sollte es einen Rücktritt aus dem Bundesvorstand geben. Gut, wenn wir jetzt nichts Wesentliches mehr haben, was zu diesem Antrag hinzugefügt werden kann, dann würde ich auch hier gerne in die Abstimmung gehen. Ich habe noch einen kleinen Hinweis. Bitte, Astrid. Das, was ich vorhin gesagt habe, ist meine Ansicht, keine Drohung. Okay, das haben wir hoffentlich auch alle so jetzt wahrgenommen. Gedroht wird hier nicht und das tut auch von uns keiner. My Darkstar, was hast du noch für einen Punkt? Wir müssen uns ja damit befassen, dass der Vorstand möglicherweise nicht mehr das Vertrauen von Teilen der Basis genießt. Das ist jetzt auch nicht ehrlich, wäre sehr traurig, aber es ist möglicherweise so. Und dann ist es, glaube ich, schon am besten, wenn wir dann wenigstens eine Entscheidung herbeiführen, die dazu führt, dass in den Wahlkampf Piraten ziehen, die auch dann Plakate aufhängen wollen. Das wollte ich ja vielleicht mit 5 Leuten auch nicht machen. Ich darf dich unterbrechen, weil du spekulierst. Danke. Kommen wir zur Abstimmung, bitte. Wenn es aus dem Bundesvorstand keine weiteren Fragen mehr zu dem Antrag gibt. Gut, dann sind wir in dem Bereich 4.6. Ihr seid schon fleißig dabei. Aus einem eigenen Interesse werde ich für den Antrag stimmen. Gut, wir kommen zum Ergebnis. Dafür sind Sebastian und Carsten. Dagegen Thomas, Astrid, Tobias, Lothar, Dorle, Petra. Enthalten tut sich Lilly, in Klammern mangels guter Satzungskenntnis. Okay. Das Ergebnis ist, wie es ist. Es ist abgelehnt. Sebastian, muss ich dir mitteilen, der Antrag wurde abgelehnt. Danke, zur Kenntnis genommen. Vielen Dank. Kommen wir zum Punkt 4.7, Antragstext, Abstimmung und Planung, rechtliches Vorgehen, Sperrklausel zur Europawahl. Das ist das Ticket 42475. Ich hatte dazu schon mal einen Antrag eingebracht. Ich glaube, es war die letzte oder vorletzte Sitzung. Wie in dem Antragstext steht oder in der Titel Sperrklausel zur Europawahl. Der von mir eingebrachte Antrag war schlecht. Ich habe ihn zurückgezogen und Patrick hat einen neuen ausgearbeitet dazu. Gibt es Fragen eurerseits dazu? Jemand anders irgendeine Frage dazu? Das ist nicht der Fall, dann würde ich hier zur Abstimmung übergehen. Folgendes Ergebnis dafür: Astrid, Thomas, Lothar, Dorle, Petra, Lilly, Sebastian und Carsten. Der andere ist damit, Entschuldigung, Tobias kommt auch. Der andere ist damit angenommen. Dankeschön. 4.8 Antragstest, Text. Schon Knoten in der Zunge hier. Bericht über die IT-Ausgaben des P-Shops. Das ist das Ticket 42672. Und da würde ich an Petra übergeben. Also da gibt's eine Antwort zu unten, die ist ziemlich ausführlich. Die hat Lothar und auch irgendwie Gordon als Beauftragter für den P-Shop ziemlich ausführlich heute noch zusammengeschrieben und da ist eigentlich auch alles erklärt, worum es genau geht. Und ich denke, aus Transparenzgründen und weil es unten einfach auch erklärt ist, würde ich jetzt alle bitten, den anzunehmen. Entschuldigung, das kam bei mir nicht an. Du würdest alle darum bitten, den Antrag anzunehmen, ja? Genau, richtig. Ja. Okay, vielen Dank. Vielleicht kann ich für die Mehrheit einmal ganz kurz vorlesen. A, der Punkt Wartung, Hard- und Software beinhaltet nicht die IT-Kosten. Hier ist das Honorar von Gordon vermischt mit einigen anderen einigermaßen passenden Kosten, um personenbeziehbare Daten zu verschleiern. Aha, genau. B, die IT-Kosten inklusive Telefonkosten des P-Shops betrugen für das Jahr 2017 741,45, davon 500 Euro Kosten für die Ablage von großen Dateien, was für mehrere Jahre reicht. Für das Jahr 2016 204,21. Für das Jahr 2015 837,99, im aktuellen Jahr sind bisher 62,85 angefallen. Dazu gibt es transparent veröffentlicht unter finanzenpiratenpartei.de. Der P-Shop verursacht somit weder die größten IT-Kosten, noch sind die IT-Kosten als zu hoch zu bewerten, insbesondere weil dieser Buchungsposten bereits die angefallenen Telefon- und Kommunikationskosten enthält und die Domainkosten sind nicht gesondert, sondern in diesem Buchungsposten ebenfalls enthalten. C. Bei der Software handelt es sich um eine Eigenentwicklung. Dies hat sich seit 2012 nicht geändert. D. Der Serveranbieter ist die Firma Hetzner Online GmbH. Gibt es Fragen dazu? Da haben wir am Mikrofon den Frank. Du bist der Antragsteller, bitteschön. Ja, erstmal vielen Dank für die Antwort. Nur eine langfristige Bitte. Ich weiß ja nicht, wer jetzt Finanzen auswertet. Wie gesagt, uns ist es nur aufgefallen, dass ja das unter Wartung, Hard- und Software gelistet ist. Deswegen kam dieses Missverständnis. Die Aufklärung ist jetzt erfolgt. Langfristig würde ich aber den Posten schon irgendwo anders verbuchen, sodass, wenn man sich mal über die Gesamtkosten IT ausführlicher unterhalten möchte, was in der Bundespartei gesamt anfällt, das ein bisschen übersichtlicher ist, wenn man die einzelnen Posten unter Finanzen dann mal auswerten würde. Das ist aber nur eine Bitte. Aber verständlich ist die Antwort und deswegen hat sich danke für die ausführliche Information aus Transparenzgründen. Danke. Vielen Dank, Frank. Bastian, bitte. Ja, ich habe eine Nachfrage. Da steht unter D, der Serveranbieter, nehme ich mal ein, soll es heißen, ist die Firma Hetzner. Ja, kann man pingen. Wer ist denn der Mieter des Servers? Die Rechnungen laufen auf Piratenpartei Deutschland Geschäftsbetrieb, sprich die Piratenpartei Deutschland ist der Mieter. Ihr habt also den Vertrag abgeschlossen, richtig? Der Vertrag wurde im Namen der Piratenpartei Deutschland abgeschlossen, ja. Okay, danke schön. Also ihr seid der Vertragspartner. Das ist mir in jetzt anderthalb Jahren nicht gelungen herauszubekommen. Dankeschön. Gordon, bitte. Darauf hätte ich jetzt auch kurz antworten können. Stand übrigens auch in deiner letzten Mail, die du von mir bekommen hast. Darüber hattest du das nämlich nochmal nachgefragt. Jetzt hatte ich dir das bereits beantwortet vor 14 Tagen oder so. Aber egal. Ansonsten nochmal die Bitte wegen der Aufschlüsselung zu den IT-Kosten. Das ist ja bereits erfolgt. Und wie du hier in dem Antrag stehst, steht ja für die einzelnen Jahre jeweils da, wie viele für die IT sozusagen angefallen ist. Und ist halt, wie gesagt, auch auf der Wiki-Seite Finanzen, nicht auf der Wiki-Seite, sondern auf der Webseite finanzen.piratenpartei.de explizit aufgelistet. Dort kannst du also sozusagen diesen Teil als IT-Kosten für den P-Shop betrachten, wenn du ein Gesamtbild der IT-Kosten zeichnen möchtest. Vielen Dank, Gordon. Gut. Wer hat sich noch nicht eingetragen? Tobias, Lilly, wie sieht's mit euch aus? 4.8. Entschuldigung, ich dachte, Bericht ist Bericht. Nö, ist okay. Tobias, was mit dir? Verschwunden? Man weiß es nicht. Gut, dafür sind Astrid, Petra, Lothar, Carsten, Dorle, Lilly, Sebastian. Und damit ist der Antrag angenommen. Der Bericht ist bereits erstellt. Die Fragen sind beantwortet worden, wie der Antragsteller ja bereits eben auch hier selber gesagt hat. Gut, 4.9, Antrag auf nicht öffentlichen Teil. Das war einfach dafür. Carsten, Astrid, Petra, Lilly, Thomas, Lothar. Auch dieses ist angenommen. Wir gehen da direkt im Anschluss in den nicht öffentlichen Teil. Damit wären wir mit den Anträgen nach meiner Kenntnis durch. Es sei denn, es hat noch jemand Kenntnis von einem Antrag, den ich übersehen habe. Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zu Top 5, sonstiges Fragen an den Bundesvorstand. Und da steht als erstes etwas Wesentliches. Bitte an alle ganz dringend beim Sammeln der UUs. Petra, das ist von dir, oder? Ja, genau. Also nochmal dran denken, bei den Unterschriften, Unterstützerunterschriften sammeln in Hessen zu helfen. Oder wenn ihr irgendwie Leute aus Hessen kennt, die nochmal anzufragen irgendwie. Und da müssten auch die Formulare verlinkt sein zum Runterladen und Ausdrucken. Vielen Dank, Petra. Terminhinweis BPT 18.1 und AV zur EU-Wahl am 9. und 10. Juni in Sömmerda in Thüringen. Der Link ist direkt darunter, Bundesparteitag 2018.1 aus dem Wiki. Ein weiterer Punkt, der kommt von Tobias. Ihr könnt als BO verantwortlich kandidieren. Wiki ist Link ist auch im Pad hinterlegt. Dann noch die zweite Programmkonferenz in Kassel am 22. bis 24. Juni 2018. In dem allseits bekannten Veranstaltungsort in Kassel. Abschaltung des Sync-Forums zum 30.06. geplant. Das wird demnächst über alle Kanäle verbreitet. Registrierung wird in den nächsten 1 bis 2 Wochen abgeschaltet. Und ein Hinweis zur Abschaltung der Teampads folgt auch noch, aber auch hier nochmal deutlich darauf hingewiesen. Bitte verbreitet diese Informationen, dass wir technische Probleme mit den Pads haben, sodass diese in der Form nicht aufrechterhalten werden können und nicht weiter durch uns supportet werden können, sodass es dort auch einen Verlust geben kann. Pads sind übrigens kein Sicherungsmedium. So, noch weitere Fragen. Am Mikrofon Bastian, bitte. Nee, ich hätte mich dann vorgedrängt. Da waren noch 2 vor mir. Entschuldigung, ich war gerade im Pad. Ich kann immer nur entweder ins Mumble gucken oder ins Pad. Wer war denn der Erste? Dann bitte jetzt. Abend. Bitte, guten Abend. Ich hatte nochmal zu dem Punkt mit den Hessen die Frage, was denn da jetzt konkret vom Bund geplant ist, um diese Unterstützungsschriftensammlung zu unterstützen. Also gibt es da nochmal ein Anschreiben an die Mitglieder? Wird es da irgendwelche vorher bekanntgegebenen Termine mit BUFO-Mitgliedern geben, wo dann gemeinsam gesammelt werden soll, wo dann LVs gezielt hin mobilisieren können oder sowas? Diese Absprachen werden wir mit dem Landesvorstand Hessen treffen und sollte es da konkrete Termine geben, wo dann der Bundesvorstand vor Ort unterstützen kann, werden wir die selbstverständlich kommunizieren. Und ansonsten das, was Petra oder beziehungsweise der Landesverband Hessen, um was es ja auch um die Bitten zu helfen, diese Unterstützerunterschriften zu bekommen. Wenn du also bekannte Verwandte in Hessen hast, lass denen doch bitte auch den Link zukommen, damit dieses Unterstützerformular entsprechend ausfüllen können. Alles Weitere in Zusammenarbeit mit dem Landesvorstand Hessen. Who's next? Frank? Nee, ich bin der Letzte. Dann mal Darkstar. Ich habe immer noch eine Verständnisfrage. Dann versuch es nochmal. Ich verstehe es einfach nicht. Was konkret jetzt? Wenn wir versuchen, Beiträge Entschuldigung, da werde ich dich jetzt unterbrechen, weil den Punkt haben wir vorhin abgehandelt. Sei mir nicht böse, komm am nächsten Montag in die Redaktionssitzung, wenn die stattfindet. Das können wir mit Lilly klären und dann können wir das da nochmal diskutieren und dann können wir auch versuchen, deine Verständnisfrage dort zu klären. Ich möchte das jetzt hier nicht mehr machen. Es ist 22.41 Uhr und die Punkte haben wir vorhin tatsächlich auch in aller Breite abgehandelt. Wenn dabei einzelne noch Fragen offen sind, ihr könnt die gerne per Mail definiert an Vorstand Ed schicken oder in der nächsten Redaktionssitzung mit anbringen. Danke für das Verständnis. Bastian, bitte. Ja, ich mach mal jetzt auf amtlich. Abschaltung höre ich ja in zweifacher Form. Ich bitte den Vorstand ausdrücklich darum und es auch vielleicht mal ausnahmsweise zu protokollieren, dass die Abschaltung, das heißt die Nichtmehrverfügbarkeit der Inhalte vom Sync-Forum wie auch von Teampads geplant ist. Es gibt Alternativen dazu, diese Sachen read-only zu stellen. Das hat nichts mit irgendwelchen nicht mehr vorhandenen Support zu tun. Es ist nicht richtig, dass man sagt, holt euch die Sachen irgendwie selbst und sonst ist es dann weg. Dafür hat der Betreiber Vorsorge zu treffen, dass das genau nicht passiert. Und ich bitte sehr genau zu begründen, dass das so notwendig sei. Alternativ wäre es richtig, die Sachen zumindest zum Read-Only in ein Archiv zu stellen, weil alles andere wäre ein Verstoß gegen die Rechtslage. Dankeschön. Vielen Dank für den Hinweis. Daher auch mein Hinweis an diejenigen, die meinen, dass Pets ein Sicherungsmedium sind. Aber konkret nehmen wir das natürlich zur Kenntnis und werden das mit den IT-Verantwortlichen nochmal ausdiskutieren, damit auch die Formulierung entsprechend korrekt ist. So, jetzt ist der Gordon da. Bin ich ja hier von der Taste gerutscht. Ja. Dem muss ich ein klein wenig widersprechen. Also, dass die Pads abgeschaltet werden, ist ärgerlich, ja. Eine Funktion, das Ganze irgendwo als Read-Only zu haben, ist ein Nice-to-Have. Aber dass es eine rechtliche Konsequenz oder nicht möglich wäre, die abzuschalten, dem muss ich widersprechen. Wenn ein Dienstanbieter nicht mehr existiert zum Beispiel oder aber zum Beispiel einen Dienst einstellt oder nicht länger zur Verfügung stellt, dann kann er durchaus diese Daten entsprechend löschen. Dies ist geregelt im Telekommunikationsgesetz, darüber hinaus auch im Bundesdatenschutzgesetz. Also da sollte Bastian sich sozusagen eigentlich auch auskennen. Da muss ich dieser Aussage also an der Stelle ganz scharf widersprechen. Das war's schon. Vielen Dank, Gordon. Wie ich aber schon sagte, auch das nehmen wir selbstverständlich zur Kenntnis. Wir werden das nochmal im Rahmen der IT besprechen, um dann auch mit einer rechtlich sicheren Aussage nach außen treten zu können. Das ändert aber nichts daran, dass die Abschaltung, so wie ich es im Moment bezeichnen möchte, in Anführungszeichen bevorsteht und das nicht, weil wir das alles doof finden, sondern weil es einfach technisch nicht mehr umsetzbar ist. Also bitte nehmt die Information zunächst erstmal mit. Es werden weitere konkrete und rechtlich hoffentlich sichere Informationen dazu versendet. Frank, bitte. Ja, dann sind wir ja beim fast gleichen Thema. Ich hatte mal vor längerer Zeit an euch einen Antrag gestellt bezüglich Umsetzung DSGVO, die ja in 8 Tagen eigentlich Gültigkeit hat. Dann ist das immer wieder vertagt worden. Ich wollte eigentlich nur wissen, gibt es jetzt eigentlich schon irgendwie eine interne Entscheidung, wie man damit umgeht? Oder ist der Antrag komplett negativ in der Zwischenzeit beschieden worden? Ihr habt nur vergessen, eine Mitteilung zu machen. Oder seid ihr immer noch am Diskutieren, was daraus werden soll? Sebastian, bitte. Frank, meinst du den Antrag von vor 4 Wochen oder wann das war? Ja. Wir hatten doch in der Sitzung gesagt, dass ich es entsprechend nachreiche. Das müsste also im Protokoll drin sein. Ich kann das jetzt nicht genau zitieren, logischerweise. Aber wenn ich mich recht erinnere, war das Ergebnis, dass der Bundesvorstand nicht für die Blogs einzelner Piraten oder Fraktionen als solches zuständig ist, dass wir gerne Hilfestellung leisten, wenn Fragen bestehen. Dass wir aber natürlich empfehlen, sich auch an die lokalen LAFOs und Datenschutzbeauftragten zu wenden, die in der Regel da kompetent und mit Tatendrang zur Verfügung stehen, da auszuhelfen. Aber also jetzt in aller Kürze, ne, sonst vielleicht können Sie nochmal nachschauen, sonst gebe ich Bescheid und schicke dir das auch nochmal, wenn du es nicht finden solltest oder ich weiß nicht, ob ich es dir auch noch per Mail geschickt habe. Aber im Zweifel ist es im Protokoll. Okay, ich frage jetzt mal anders, weil es ja in einigen Ländern jetzt klare Richtlinien gibt. Gibt es ein Arbeitsteam, der die Arbeit macht, dass die ganzen Seiten, die nicht rechtskonform sind, in einer gewissen Frist abgeschaltet werden, sodass wir keine Probleme am 25.05. kriegen? Frank, du hast die Frage gestellt über Blogs von Piraten, die das Piratensymbol und Ähnliches darauf haben. Wir als Bund haben wir genügend zu tun mit der DSGVO, da hier irgendwo zeitnah fertig zu werden oder halt eben so viel wie möglich, so schnell wie möglich dazu tun. Ich halte es nicht für richtig, dass wir uns jetzt auch noch um private Blogs kümmern. Gerne geben wir Hilfe und gerne unterstützen auch die Datenschutzbeauftragte. Da bin ich mir ziemlich sicher, obwohl ihr nicht gefragt hat. Aber ich halte es jetzt für das Falsche und ich glaube auch nicht, dass im Interesse der Mitglieder ist, wenn wir uns mit unseren eigenen Aufgaben jetzt auch noch externe Blogs ans Bein binden, ehrlich gesagt. Sorry, ich kann mich jetzt da nur nochmal wiederholen. Ja, ist ja eine klare Aussage, habe ich verstanden und dann weiß ich Bescheid. Danke! Wir danken auch. Vielen Dank, Sebastian. So, als letzten haben wir jetzt nochmal My Darkstar am Mikrofon. Bitteschön. Carsten, ich möchte wirklich jetzt nicht stören. Also ich will das jetzt gern so machen, dass ich jetzt warte, bis du die Sitzung geschlossen hast. Und wenn dann noch Leute da sind, dann würde ich meine Frage dann einfach nochmal an die stellen, die es auch hören wollen. Das kannst du gerne tun. Ich muss dich aber darauf hinweisen, dass der Bundesvorstand im Anschluss an diese Sitzung direkt in einen nicht öffentlichen Teil übergeht. Das heißt, wir werden dann in dem Moment, wo du diese Frage beim Schließen dieses öffentlichen Teils stellst, für Antworten nicht zur Verfügung stehen. Deswegen hatte ich dich ja auch gebeten, bring das gerne. Ich möchte nicht, dass du mit Fragen, die dich bewegen, irgendwo, die nicht geklärt werden, irgendwo nach Hause gehst, in Anführungszeichen. Deswegen hatte ich dich gebeten, nimm das bitte mit in die nächste Redaktionssitzung. Da haben wir den entsprechenden Personenkreis, da ist es da, wo es auch hingehört und da können wir auch diese Frage, wahrscheinlich die Qualität, die dich umtreibt, mit dir zusammen auch klären. Ne? Kurze Ergänzung, wenn du sie mir vorher reinmailst, dann kann man das auch entsprechend vorbereiten, sodass du dann also auch die umfassende Antwort kriegst, die du hoffentlich dann zu deinem Verständnis brauchst. Also wir sind definitiv gewillt, dir deine Frage zu beantworten. Das nimm bitte auch so mit. Nur hier an dieser Stelle werden wir das wahrscheinlich jetzt nicht mehr hinbekommen. Von daher meine Bitte nochmal, gerne per Mail vorher an uns, so wie Lili das gerade schon gesagt hat. Und dann können wir das am nächsten Montag gerne behandeln, okay? Ja, danke. Ich danke auch. Gut, damit ist dann auch diese Frage zwar nicht beantwortet, aber behandelt. Und Mick McBurns, was hast du jetzt noch auf dem Herzen? Es geht mir an die BPT. Im Wiki steht da noch jemand, die irgendwie nicht mehr verantwortlich ist. Und ich wollte mit der Verantwortlichen Kontakt aufnehmen, weil ich Freitag früher anreisen werde und könnte behilflich sein beim Orge. Und einfach mithelfen, mit aufbauen. Ich hatte ja genaue Seiten gewusst, weil ich ein Hotel in Erfurt habe und muss hin und her reisen. Also das heißt, du brauchst den Ansprechpartner für die Orga? Am Wiki, wenn ich anklicke, ist es, glaube ich, nicht mehr der Wütze. Ne? Das ist, da müsste... Michael Ebner ist das. Da kann man das Wiki verändern. Aber selbstverständlich. Danke für den Hinweis, mir ist es nicht bewusst gewesen. Wenn du so lieb wärst und würdest mir den Link aus dem Wiki per Mail an Vorstand@ zukommen lassen, damit wir es entsprechend korrigieren können. Ist das okay? Steht unten in den Mambo. Da sehe ich es noch nicht. Ich bin in Sprecherraum. Deswegen sehe ich das nicht. Schick es mir kurz per Mail oder per DM oder an den Vorstand. Ich tue es direkt an dir jetzt hin, Mambo. Ja, alles klar. Okay, ich danke dir. Gut. Dann bedanke ich mich bei allen, die heute Abend sich die Zeit genommen haben. Ich bedanke mich ausdrücklich bei allen, die Anträge gestellt haben, die dadurch Diskussionen angestoßen haben. Auch wenn es nicht immer einfach ist, es macht keinen Sinn, wenn wir versuchen, um Diskussionen herumzukommen, weil das wird uns nicht zu dem Ergebnis führen, was wir eigentlich haben wollen. Liebe Gabriele, vielen, vielen Dank für ein weiteres Protokoll in unserer gemeinsamen Zeit hier. Schön, dass du das wieder gemacht hast. Vielen, vielen Dank an meine Vorstandskollegen und Kolleginnen für die Arbeit, die ihr geleistet habt. Auch wenn sie nicht immer den Zuspruch findet in der Basis, heißt das nicht, dass nicht gearbeitet wird. Ob das positiv oder negativ ist, das wird hinterher die Geschichte beurteilen. Also, ich wünsche euch allen einen guten Abend und ein wunderschönes Pfingstwochenende. Bleibt mir gesund und bis zur nächsten Sitzung. Dankeschön.